Moin, will ich mal vorsichtig sagen, wenn man das so hört, diese ganze Demonstration, es ist ja, läuft ja fast wie ein Porno ab. Und andererseits, wenn man das ganze Album hört, die beiden heißen ja Bitches with Problems, gibt's noch so einen Song drauf, der heißt We Want Your Money. Und da singen sie dann, ey Niggas, ihr denkt doch nicht etwa, wir wollen wirklich was von euch. Diese ganzen Lieder, die wir hier machen, das ist alles nur, damit wir das Geld kriegen. Wir haben selber Freunde, mit denen wir zusammen sind, wir haben Kinder, wir wollen euch nicht, aber wir singen einfach die Songs, damit wir ein bisschen Geld zusammenkriegen. Und das heißt dann einfach We Want Your Money. Du kennst dich ja aus mit Amerika zum Beispiel, oder? Sag mal ein bisschen besser als mit England. Gut. Warum so eine Sachen in Amerika möglich sind? Stell dir mal vor, man müsste das jetzt in Deutsch übersetzen und würde jetzt gecovert werden. Wäre doch unmöglich, so einen Song im Radio zu spielen, oder? Ich glaube, dass es fast eher hier möglich ist als dort. Ja, weil bei den Amis ja nur wieder unheimlich prüde zugeht, was so die Öffentlichkeit betrifft. Ja, ja. Versuch mal, das ist ja diese Doppelschichtigkeit. Sehen, also, wo jetzt eine unbekleidete Frau so überhalb des Bauchnabels zum Beispiel bloß zu sehen ist. Das ist ja nahezu unmöglich. Es ist unmöglich. Was ich auch interessant finde, also ich bin ja nicht der Playboy-Leser schlechthin, aber ich habe neulich gelesen und auch gehört, dass also der Playboy in Deutschland seltsamerweise mit retuschierten Fotos arbeitet. Also du siehst die eigentlichen Geschlechtsteile primärer und sekundärer Art bei Frauen nicht so ganz so deutlich. Ach. Also da wird so ein bisschen schattiert und das ist eher so eine Ahnung, die man da hat. Und im Amerikanischen siehst du das also wie voll mit Vollscheinwerfer raufgehalten. Allerdings kriegst du sie nicht am Kiosk. Ja, dafür sind schwarze Folie eingeschweißt vorher. Ja, und du musst es in spezielle Läden gehen, um das dann, um den dann zu bekommen und so. Jedenfalls ist das meine Erfahrung, die ich da hatte in bestimmten Landesteilen. Das ist relativ komisch. Und du meinst, sowas wäre hier leichter am Radio zu spielen halt. Kennst du vergleichbaren Song in Deutsch? Wir haben doch jetzt so eine Band, die heißt Roh, wo wir spielen. Ich will nicht mit der Kelly Family verglichen werden. Und die haben noch einen Song drauf, der heißt sie hat ihre Schamhaare grün gefärbt. Ja. Genau. Also den würden wir hier ohne Problem. Gut, das ist jetzt nicht so der Brüller, aber andererseits würdest du den so nicht in den Vereinigten Staaten spielen können, in einer großen Radiostation wie unserer. Ja. Also ich weiß nicht, wie würde das im Englischen heißen? Keine Ahnung. Schamhaare, keine Ahnung, was das äquivalente Wort dafür ist. Aber you colored your under Hair, ja. I don't know. Aber übersetzt doch mal spaßhalber Fuck. Und jetzt versucht man ein Lied, einen deutschen Song zu finden. Aber da gibt's doch von den ersten sehr viele Songs, wo die von Ficken reden. Stimmt. Und so. Das ist relativ läuft. Ja, aber das läuft ja unter Funpunk eher so. Ja, oder? Vor allem nur bei uns. Das ist ja das Seltsame. Ah ja, stimmt, außerdem. Ich glaube nicht, dass es uns vielleicht noch Sputnik oder so. Aber sonst spielt ja keiner die Ärzte on air. Ja, jetzt guckt Kutten hier so ein bisschen irritiert in der Gegend. Naja, blöd ist, ich habe meine Dropse draußen vergessen. Ich habe meine Dropse draußen vergessen und dachte, ich werde lieber einen Drops in den Mund nehmen, dann rede ich nicht so schnell. Ach so. Für jetzt so Porträt beliebter Kollegen. Meinst du, dann kann ich dir folgen, wenn du den Drops im Mund hast? Hier im Studio ist jetzt Mario Neumann, einer der beliebtesten Fritz-Moderatoren. Hallo. Ach, übrigens, Mario. Wir geben uns offensichtlich sowieso die Klinke die ganze Zeit in die Hand. Sonntagnacht schon, auf Montag. Ja. Du hattest, Sag bloß, du machst nachher Nightflight. Na klar. Ich bin verrückt. Ja, nee, mach ich nicht. Hast du auch manchmal so Rückenschmerzen? Warum ploppt das jetzt so doll? Ja, ich frage mich nicht. Das schreist ist, du da in das Mikro? Darf nicht so doll reinschreien? Nee. Lass dir das von einem Tagesmodus. Ja naja, weil ich da nicht spreche. Das ist ein Wackelkontakt. Ich habe keine Rückenschmerzen, weil ich sitze ja im Gegensatz zu dir. ich sitze auch, rat mal, warum ich so groß bin. Ah ja. du hast kein... Ach, ich wollte dich ja porträtieren. Bist du eher Hypochonder? Zum Beispiel, dass du jetzt so in deinem Körper rumwanderst so und sagen wir mal, die Fremdworte, kranke, die man, weiß ich nicht, im Examen lernt. Na, jemand, der immer glaubt, krank zu sein? Nee. Du bist jemand, der immer glaubt, gesund zu sein? Auch nicht. Doch. Ja? Ja. Also das ist ganz komisch, ich verachte ja so Leute, die, also wenn du das schon ansprichst, kann ich da ein bisschen länger aushören. Ich verachte ja Leute, die so immer rumjammern, also besonders bei Frauen. Also das ist ja so, dass Frauen ja immer beklagen, dass Männer keinen Schmerz aushalten können und wenn die mal krank sind, dann jammern die ohne Ende und ich kann das selber nicht leiden, aber ich bin zum Teil auch so. Aber wenn ich jetzt so grundsätzlich, wenn man die Geschlechter vergleicht, machen ja doch Männer eher so einen jämmerlichen Eindruck, oder? Naja, eben. Und ja. Das finde ich ja gerade blöd. Und andererseits, wenn Frauen jammern, ist doch auch, ach, dann kommen wir auch, ach, komm her, meine Kleine, und dann aber streicht man, aber hast du das schon mal erlebt? Also, die Frauen, die ich kenne, Schulter, und dann wandern die weiter, und so eben so. Aber die Frauen, die ich kenne, sind seltsamerweise alle so, eher so diese tough, nein, ich hab nichts, und dann musst du sie von der Intensivstation holen. Na, aber warum sagst du dann, du kannst Frauen nicht leiden, die jammern? Nee, habe ich Frauen gesagt? Ich meinte Frauen. Männer. Ach, Männer, ja. Nein, ich meinte Männer. Ach, Mario. Aber das passiert mir oft, dass ich was anderes sage, als ich meine. Kollege Quandt war vorhin auch drin, was du wieder erzählt hast, die Straßen von Amerika, wollte ich die Staaten sagen, kriege ich immer gar nicht mit. Liebe Hörer, entschuldigt bitte. Mario, du hast jetzt ganz indirekt angedeutet, dass du mich eigentlich überhaupt gar nicht leiden kannst. Das stimmt nicht. Ich habe nämlich zum Beispiel jetzt Rückenschmerzen und habe gleich gedacht, prima, hast nicht nur Rückenschmerzen, sondern hast gleich ein Thema für die heutige Sendung. Ich werde nachher irgendwie versuchen auszubauen und Ja, und jetzt willst du das so drehen, dass, wen könnt ihr alles nicht leiden? leiden. Mario kann mich nicht leiden, das hatte ich mir schon vorher ausgedacht, aber damit wir das jetzt auch richtig hinkriegen, kann Mario mich nicht... Oh, ne. Nee, bitte Mario, dich, Jürgen. Man deutet ja im Radio immer noch so ein bisschen private Sachen, so Situationen an. Und wenn jetzt jemand vielleicht sagen wir, 10 Sendungen von dir gehört hat, dann kriegt er ja ungefähr ein Bild von dir. Gibt's was nicht. Also gab es Recherchen. Dass er jemand 10 Sendungen ausgehalten hätte? Ja, Konrad hat das also unser Chefredakteur in Auftrag gegeben. Wer kennt Mario Neumann? Ach, stimmt. Und, ja. Das ist natürlich, ach klar, da ist man, wird man gleich... Ja, ist klar. Kamen zwei jetzt Briefe, der eine sprach mich mit Manne Neumann an und kannte mich dann noch aus, glaube Radio DDR, ja, gab's da dann mal Kalle Neumann und alles wurde ein bisschen durcheinander gebracht. Bin nicht so populär, ach, da, wie so du mal denkst. So wurdest du verwechselt, ja. Ja? Ja. Ja, weil Kassel sagt ja auch immer, Mario Neumann hat sich bei 50 plus beworben und ist abgelehnt worden. Die heißen Spreeradio inzwischen, ne? Das eine Mikrofon, was dann neben dir ist, kommt immer mein Sauerstoff raus, nicht, dass du da reinsprichst. Gibt's denn so Sachen, die du überhaupt noch nicht erzählt hast jetzt? Wenn man, ich bin ja auch bei Sendung 4 ausgestiegen. Bei welcher Sendung bist du? Bei deiner vierten, ihr wisst auch was. Ach so. Und, das überrascht mich jetzt doch. Du erzählst doch immer, wenn du hier vom Blue Moon kommst sonntags, ja, ich höre dann noch deine Sendung im Radio, im Auto, wenn ich dann hier schön meinen Nightflight absende und denke, na wenigstens Kuttner, warum muss ich keine Sorgen. Aber tut mir leid, mal, was erwartest du denn, wenn ich jetzt dann nach Hause fahre, dass ich jetzt sage, tschüss Mario, mach einen schönen Nightflight, ich werde viel Spaß haben auf der Autobahn mit SFB3 oder Deutschlandradio. Dann fahre ich raus und sage, ach Mario, mach schön Musik, ich höre noch ein bisschen zu. Ja. Und das baut dich drauf, oder? Das ist mir egal, Kunde. Dafür ist ja echt egal. Dafür sind wir Profis genug hier. Also da bin ich ja nicht verwöhnt. Wobei, ich kriege ja zum Beispiel immer eher einen Schreck, wenn Leute sagen, sie hören sich jetzt mal die Sendung an. Kennst du das, wenn man so irgendwie Leute mal kennenlernt? Ja. Und so war heute mit diesem Soundgang genauso. Aha, was machst du? Ach, du bist beim Radio? Ach ja. Jürgen da oben, König und Adi und so. Na, wir werden uns das dann mal anhören. Ja, das ist natürlich besonders fies, wenn Kollegen das sagen. Ja, genauso der Kollege Quandt steht ja dann auch immer aufmerksam und dann denkt, hast du ja eine Scheiße erzählt. Ja, wollen wir mal Kreuzchen machen und so. Ja. Kennst du das auch, dass man so Leute kennenlernt und die sagen dann, ach, beim Radio, aha, ja, wann kann man dich denn da mal hören? So, ach, na, werde ich mir mal anhören. Oh. Ja, stimmt. Das hättest du mal lieber nicht gesagt. Ja, aber das schadet einem ja nicht. Das ist immer gemein. Ja. Was wollte ich denn sagen jetzt eigentlich? Ja, du wolltest irgendwie den Bogen wahrscheinlich schließen dazu, dass ich dich nicht leiden kann, was ja nicht stimmt. Wir können das ja nur noch mal bestätigen. Krankheiten waren wir jetzt, aber. Krankheiten erstmal noch. Na gut. Da bist du jetzt nicht so sattelfest offensichtlich. Doch. Also frag mich ruhig. Ach so, und was hast du so für ein Verhältnis zu deinem Körper zum Beispiel? Wie jetzt? Na grundsätzlich. Jetzt erstmal zum Beispiel, du das neulich hinter der Scheibe auf der Toilette? Früh ins Bad gehst, ich glaube, das sagt ja vielleicht auch viel über den Menschen Gott. Aus. Also und jetzt siehst du dich da am Spiegel vorbeihuschen. Bist du jetzt eher geneigt, dann schnell wegzublicken oder doch stehen zu bleiben? Nein, den Spiegel im Bad, den schafft man ab mit 30, Jürgen. Also das mache ich ja nun nicht mehr. Aber es passiert ja schon, man wacht ja doch dann manchmal zu Hause, nicht zu Hause auf. Man ist woanders aufgewacht, das passiert dir ja sicher auch. Und da sind ja dann manchmal noch Spiegel, besonders wenn es Frauen sind. Und das war jetzt ein komischer Satz, ne? Wann wache ich schon mal bei anderen Männern auf? Naja, also, da guckt man dann dahin und das ist wirklich beängstigend inzwischen in meinem Alter morgens, finde ich. Also wirklich. Ehrlich? Ja? Meinst du ganz ehrlich? Ja, und machst du denn so Sachen, so Ernährung oder so ein bisschen rumstrampeln? Ich esse, ja. Oder ich trinke. Ah ja, das ist ja doch schön. Ich rauche regelmäßig immer. Ja, Mario, alles, was mir doch Körper recht heller braucht. Geist erscheinen. Weil das könnte ja tödlich enden. Nee, willst du jetzt irgendwie auf so eine vegetarische, makrobiotische, gesunde Ernährung hinaus? Überlegst du, was du isst? Ja, zum Teil schon. Ja? Ehrlich? Wann denn? Wie denn? Na, also ich mache es nicht konsequent, aber ich gucke dann schon, was ist jetzt, das ist auch nicht jeden Tag, aber es gibt so Tage und die sind inzwischen, glaube ich, so zumindest ein gutes Drittel der Woche oder des Monats, wo ich wirklich drauf achte, was esse ich da auch nicht. Das ist jetzt wirklich nur Junk. Ehrlich? Und das esse ich dann nicht mehr. Also ich vermeide das wirklich so, diesen ganzen Pommes-Dreck und so Wurst, Bockwurst, Currywurst, sowas esse ich eigentlich wirklich nur einmal im halben Jahr allerhöchstens. Bei mir ist immer, wenn ich, sagen wir mal, zwei Stunden mich dann nur mit Stulle ernährt habe, dann denke ich immer, ach, geh mal wieder runter in den Gemüseladen, kauf dir 3 Strauchtomaten, damit du was Gesundes hast. Kennst du nicht so, dass man sich mal so endlos nur mit Stulle ernährt? Aber das ist eher, auch schrecklich, aber das ist ja dann, wenn du dann runtergehst in diesen Laden, ist doch eher so eine Appetitfrage, oder? Ist das so eine bewusste, gesunde Ernährungsfrage? Das ist dann eher so, dass ich denke, das kann nicht gut sein, wenn man 2 Wochen lang nur Stullen isst. Das macht vielleicht Stulle irgendwie im Kopf. Es hat schon wieder so geploppt. Ja. Du hast doch hier einen Producer. Ich kann nichts dafür. Meine Schuld ist es nicht. Ja. Mario! Ja. Ich glaube, dann haben wir jetzt doch, sagen wir mal, ein bisschen den Verästelungen deines durchaus nicht unkomplizierten Charakters nachforschen können. Siehst du? Ja, einige Hörer sind jetzt wahrscheinlich wieder klüger und denken, aha, Mario Neumann, ach so, einer ist es. Mhm. Ist ja nicht schlecht, oder? Nö. Oder denkst du, wie würdest du jetzt, sagen wir mal, dein Bild beschreiben, was da jetzt drüber gekommen ist? Auch relativ ungünstig. Meinst du? Ja, aber das liegt an dir. Das hatte ich gerade befürchtet. Ach, ist das ärgerlich. Ja. Dann sag mir mal eine Frage, die ich dir stellen soll, wenn du wegkommst bei. Das gelingt dir. Ich glaube, selbst wenn du dir das vornehmen würdest, würde es. Mario, ich habe es mir vorgenommen. Hast du wirklich das Klo, das jetzt ausgesprochen sympathischer Zeit, was so vor den Augen der Hörerschaft entstanden ist? Ja, also für dich vielleicht. Jemand, der Pommes vermeidet? Ja, na gut. Ach so, darauf läuft es hinaus. Zum Beispiel. Nee. Ja, was hat man gehört? Aha, wacht manchmal in anderen Betten auf, wo ein Spiegel vor der Wand ist, weil eine Frau war. Mhm. Ist so sympathisch, ist ein menschlicher Zug, kann man nachvollziehen. Ja. Ist nicht unbedingt Pommes, kann man auch wie nachvollziehen. Wie geht's dir denn? Lass uns doch dann ruhig auch mal so ein bisschen wechselseitige Konversationen machen. Wie ist es denn bei dir morgens, wenn du in den Spiegel schaust? Gibt's sowas, dass du dich dann nicht so toll findest? Ach, gibt's immer so, dass man denkt, ach Mann, man müsste wieder mal ein bisschen Frühsport machen, oder? Man müsste noch mal zur Armee. Ja, das sind so Gedanken. Würde mir gut tun, oder? Nee, ich bin ja so, ich mache manchmal so anfallsweise Frühsport. Ich kann immer nicht verstehen, dass Leute sich in so eine Center setzen und dann Eisenstangen bewegen und dafür irgendwie, weiß ich nicht, wie viel Geld bezahlen. Ja, wer hat der voll die Härte ist ja der liebe Kollege Wassermann. Der hat sich jetzt diese Bauchpresse da gekauft, weißt du, die so im Fernsehen beworben wird. Die aus wird. Dem tollen Werbefernsehen? Ja. Und bevor er aufsteht, Uwe Wassermann, ich sag's euch, ich meine, er hat sowieso schon einen guten Körper, glaube ich, könnte man sagen, wenn man wollte. Aber denn morgens, kannst du dir das vorstellen, du wachst auf, siehst den Weg, okay, es ist 7:30, dann lass uns mal noch so 40 so eine Dinge machen. Ich bitte dich. 7:30. Mario, da wacht man doch nicht auf. Nee, da macht man gar nicht so eine. Nee, ich mach Geräte manchmal anfallsweise so Frühsport und dann ein bisschen Liegestütze. Was machst du denn da? Liegestütze, Kniebeugen und so Rumpfbeugen. Und das war's schon. Eigentlich tolles, glaube ich, Seilspringen, aber dann fängt die ganze Decke an zu wackeln und dann kommen die von unten hoch und so. Das ist prima. Eigentlich ist das gut. Bist du voll super bei dir im Haus. Im Tag drin und so. Ja. Wieso privilegiert im Haus? Dass sie jetzt da abstützen, alle die Wohnungen und so. Der Kuttner, du, da beschweren wir uns mal nicht. Und sagt im Radio. Der macht wieder Frühsport. Nee. Sagt er dann im Radio. Nee. Ja. Ja. So, meine Ernährungsgewohnheiten hatten wir auch. Ja, ist jetzt vom Anblick habe ich halbwegs ablenken können. Vom frühmorgendlichen Spiegelanblick. Mario, ja, ich danke dir, dass du hier so bereitwillig Auskunft gegeben hast. Ja, danke, dass ich jetzt die S-Bahn verpasst habe. Hast du? Nee, ich bin da mit dem Auto. Mario, wäre schön, wenn du sagen würdest, jetzt mach eine gute Sendung, du hörst jetzt noch auf der Rückfahrt zu, dann weiß ich, was ich davon zu halten habe. Nee, ich freue mich immer, wenn du mich ablöst, dann komme ich mal dazu, ein paar Kassetten zu hören. Nein, danke. Ich höre das schon. Ich höre das an jetzt. Ja, ich kann sagen, was du willst, ich bin sauer. Ich auch. Na dann. Tschüss, komm schön nach Hause. Ja, tschüss, Hörer. Tschüss, Hörer, ihr müsst euch jetzt von Mario verabschieden. Hier sind gleich zwei Anrufer, vielleicht wollen die was gewinnen oder hallo? Hallo? Ja, noch eine Frage zu Mario Neumann. Ich kann die alle beantworten. Ich kenne ihn ja in- und auswendig. Nee, Köln hört zum ersten Mal. Was hörst du? Köln hört zum ersten Mal. Wen? Also den Gäste Neumann. Ja und? Naja. Und warum hast du jetzt angerufen? Ach, ich wollte mich über das Thema äußern. Welches Thema denn? Na, dein Thema. Na, welches denn? Na, du hast mir ja angesagt, oder? Ach. Sag mal, wo kommst denn du her? Aus Berlin. Aus Berlin? Genau. Sind die da alle so helle? Naja, einige. Ja? Mhm. Manuel, kannst du vielleicht mal die Gegend ein bisschen genauer einkreisen? Ja. Dass man weiß, wo man eher nicht hingehen sollte? Na, das ist jetzt die Miroer Allee. Welche? Die Miroer Allee. Miroer Allee. Liebe junge Menschen, meidet die Miroer Allee. Wollen wir das erstmal dabei belassen als kurzes Anfangsgespräch? Ja, finde ich gut. Ja? Hm? Tschüss. Ciao. Hallo, hier noch gleich eine Frage? Hallo? Na, da nicht. Und da hier eine Frage? Ich habe die Telefonnummer noch nicht durchgesagt, ich habe das Thema noch nicht durchgesagt. Rufen Leute an, sind im Radio, legen auf. Großartig. Oh, you butcher! Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Guten Abend, liebe junge Menschen. Und wäre nett, wenn ihr euch ein bisschen Mühe geben würdet. Ich kann das ja hier auch nicht so Larifari machen, wie ihr euch das immer denkt. Kinder ganz vorsichtig in die Sendung reingeschlittert, oder? Warum spiele ich die Musik? Damit ich selber mich immer ein bisschen beruhige und versuche wieder ein netter Mensch zu sein, wenn ich manchmal schon so harsch bin. Ich hätte die vielleicht vor dementsprechend mit Mario Neumann spielen sollen. Der ist ein bisschen geknickt. Kann ich auch jetzt eigentlich nichts direkt dafür. Tut mir leid. So, was machen wir jetzt? Vielleicht sollte ich das Thema ansagen. Wie macht man denn so eine Themen? Indem man zum Beispiel einfach sich selber genau beobachtet und dann habe ich mich festgestellt, dass ich Rückenschmerzen habe und dann habe ich überlegt, warum ich Rückenschmerzen habe und dann ist natürlich klar, es hängt einfach damit zusammen, dass der Mensch letztendlich nicht für den aufrechten Gang konzipiert ist. Also die genetische Veranlagung der Knochenbau ist gerade so hingebogen, dass er sich halbwegs aufrecht vorwärts bewegen kann, aber eigentlich ist es nicht so. Und daraus kann man natürlich, wenn man das jetzt ein bisschen philosophisch im Kopf weiter wildert, kann man daraus natürlich zack sofort ein Thema machen und ich denke ja, die Themen sind natürlich sowieso die reellsten, die wirklich drängenden und betreffenden, Mario. Hast du meinen Katheter gesehen? Nee, du musst ja noch dein Sauerstoffzelt mitnehmen. Warum ist es überhaupt ein Zweimannzelt, Mario, wo du doch eher alleine bist? Die eigentlichen Themen, also ein Thema, was wirklich betroffen machen will, betroffen machen soll und betroffen machen kann und wo man denkt, der Moderator, der ist kompetent jetzt über dieses Thema zu sprechen, das ist ja immer die eigentliche Schwierigkeit der Kompetenznachweis. Das kann natürlich nur aus Themen entstehen, an denen man, die man quasi selber erfahren hat und die man dann selber philosophisch reflektiert, ausweitet, um sie kommunikabel zu machen, um euch die Möglichkeit zu geben, euch auch dazu zu äußern. Das Problem ist der Ausgangspunkt Rückenschmerzen. Dann gewissermaßen die Analyse, das hängt überhaupt mit der Menschwerdung zusammen. Seit ein paar 10.000 Jahren geht der Mensch aufrecht, ist dafür nicht geschaffen. Drittens die Folgerung, man muss Rückenschmerzen haben. Und jetzt kommt natürlich die entscheidende Frage, macht denn das aber glücklicher, diese Einsicht? Die Frage an euch jetzt oder das heute eigentliche Thema dieser Sendung lautet, hilft Logik Leiden mindern? Ich weiß, dass es jetzt wieder eine sehr elaborierte Fragestellung ist. Ich will die von daher versuchen, nochmal zu wiederholen. Man leidet an irgendwas, man sieht ein, dass es sich nicht vermeiden lässt, dass es nicht anders geht, weil das Leiden ist begründet und hilft einem diese Einsicht, mit dem Leiden zurechtzukommen. Man hat Rückenschmerzen, man weiß, man kann nicht anders als Rückenschmerzen haben, macht das glücklicher, spricht das für oder gegen Gott. Unabhängig von Gott, kann man damit leben, hilft es einem mit der Welt und mit dem Leiden dieser Welt oder mit dem Leiden, was man eben selber hat, hilft es damit zu versöhnen? Ich denke, eine hochinteressante Fragestellung, eine zweite Fragestellung wird sich jetzt aus dieser Musik her ergeben. Ich spiele bis mal kurz an. Nee, ich spiele nicht bloß kurz an, sondern ich spiele sehr relativ aus. Da könnte man jetzt fragen, erstens, was ist das für Musik? Kann man relativ leicht darauf antworten, kann man sagen, Otekre? Jetzt können wir fragen, ja, warum spielt der die in seiner Sendung? Ist ja nicht Blackboard Jungle? Ist nicht Marusha? Ist ja sowieso kein Auskenner? Ist auch nicht Johnny? Ist eigentlich Sprechfunk, da erwarten wir andere Musik. Und trotzdem wird die hier gespielt. Frechheit, hättet ihr doch nicht mit rechten Dingen zu. Ganz einfach. Kann ich ganz einfach erklären, weil prima Musik ist. Und weil, wer jetzt Ostern vor den Augen hat. Und wer ist Ostern, ist natürlich ein tristes Fest. Immer wird mit Eiern rumgekugelt. Man muss so tun, wie wenn man sich freut, dass einem jetzt irgendwas versteckt wird und man es dann so tun, als ob man nicht wüsste, wo es versteckt ist und man muss da hingehen und es finden und muss dann ein glückliches Lächeln im Gesicht haben. Das alles kann natürlich nicht in Wirklichkeit glücklich machen. Da sucht man dann nach Alternativen und eine Alternative findet am Karfreitag in der Volksbühne statt. Da spielen unter anderem Otekre und die Bionauten und danach gibt's noch eine super DJ-mäßige Aftershow-Party im Roten Salon. Von daher spiele ich die Musik, dass ihr euch hier ein bisschen eintunen könnt, die ihr euch ein bisschen anhören könnt, die vielleicht sehr schick findet und wisst, aha, Karfreitag, da geht in die Volksbühne, da treffen sich vielleicht sowieso nette Menschen, Otekre. Schon die Bässe ein bisschen aufdrehen, dann kommt es so richtig gut. und eigentlich eher laut machen hoch, wenn es jetzt schon 22 Uhr und 26 sein sollte. Sollen die Nachbarn auch ein bisschen gute Musik hören? Am Freitag, am Karfreitag im Großen Haus der Volksbühne und danach kommt die Roter Salon, dann werden wir sicher noch ein bisschen Bionauten hören. Schlecht, oder? Wenn Stille auf der CD ist, dann wird die bei mir auch ausgespielt. Verflucht cool, oder? Und mit Otekre wurde genau 22.30 Uhr Zeit für die Nachrichten. Info. Mission. Militärexperten aus 6 europäischen Ländern sind heute nach Albanien geflogen, um den Schutz der Hilfslieferungen zu erkunden. Ab morgen wollen sich EU-Vertreter ein Bild über die Notlage der Bevölkerung machen. Italien und Frankreich schickten bereits Hilfsgüter. Zwischenfall. Eine holländische Journalistin ist heute in Südalbanien angeschossen und lebensgefährlich verletzt worden. Laut Augenzeugen wurde die 32-Jährige unter Feuer genommen, als sie telefonierte. Wer geschossen hat, ist unklar. Hilferuf. In Bulgarien hat sich die Versorgungslage drastisch verschlechtert. Humanitäre Hilfe für die notleidende Bevölkerung werde immer dringender, erklärten Hilfsorganisationen heute in Köln. Nach Schätzungen leben 90% der Bevölkerung unter dem Existenzminimum. Widerstand gegen die Machtfülle der Banken haben heute mehr als 20.000 Stahlarbeiter in Frankfurt am Main demonstriert. Kritisiert wurde vor allem die Rolle der Deutschen Bank bei der gescheiterten feindlichen Übernahme des Thyssen-Konzerns durch Krupp Hösch. Helikopterunglück. In Hessen ist heute ein Bundeswehrhubschrauber abgestürzt. Beide Piloten kamen ums Leben. Über die Unglücksursache ist bislang nichts bekannt. Sport. Eishockey im Playoff-Halbfinale spielten am Abend Kassel Huskies, Eisbären Berlin 4:2 und Adler Mannheim e.V. Landshut 7:5. Wetter. Abends und nachts gering bewölkt und trocken, -1 bis -4 Grad. Verkehr. Spielen wir aus, haben aber nichts. Gute Fahrt. Ach Mensch, da hatten Sie großartig angekündigt. Matthias, ja. Matthias. Das war ein Fritz-Kurzinfo mit Matthias Kerkhoff an den Vocals, wie man sagt, wenn man Jugendsender ist. The Crazy World of Fritz präsentiert die Erfinder des Ambient Dance Dubs, Alex Patterson, Andy Hughes und Thomas Fehlmann. The Ort. The Orb, live in Berlin. Samstag, 5. April in der Arena. Aus der Umlaufbahn geholt, geerdet und eingestöpselt. Von Fritz. Und was fällt jedem halbwegs wachen Zeitgenossen jungen Alters ein, wenn er Ambient Dance Dub hört? Trude Herr natürlich. Also mir jedenfalls. Als ich noch ein Baby war, süß und ganz dumm, da drehte sich schon jeder Mann nach mir um. Und wenn ich so lieb auf dem Eisbär verlag, traf jeden vor Wonne der Schlag. Und warum? Weil ich so sexy bin. Sophia Loren, doch sonst bin ich niedlich, das kann man wohl sehen. Auf Netzstrumpf und Petticoat pfeife ich auch, man sieht, dass ich sowas nicht brauch. Und warum? Hecht oder Schlei, jedoch alle Fische, die schwimmen vorbei. Doch sieht mich beim Angeln mal irgendein Mann, ja, so ein Hecht, der beißt bei mir an. Ja! Und warum? That is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Na, Bend. So, jetzt will ich das Thema nochmal erklären. Das ist ja nicht so leicht. Das ist wieder voll ausgedacht und voll hinphilosophiert und voll elaboriert. Aber darunter kann man es nicht tun. Man kann natürlich auch über Sex zu dritt reden. Ist aber viel, viel langweiliger, wie ich finde, jedenfalls. Und darum habe ich mir gedacht, werde ich heute wieder ein persönliches Leiden zum Thema erheben. Die Frage ist, ihr seid in einer Situation, leidet oder seid unglücklich, fühlt euch ungerecht behandelt oder irgendwie benachteiligt. Dass das aber so ist, hat seine Logik, hat seine Ursachen, war nicht zu vermeiden, kann nicht anders kommen. Kann euch diese Überlegung, dass es überhaupt gar nicht anders geht, dass es nicht anders kommen könnte, dass das Leiden seine innere Logik hat, kann euch das damit versöhnen? Oder eher nicht? Seid ihr in diesem Sinne eher, sagen wir mal, wie soll man da sagen, Rationalisten des Unglücks? Oder denkt ihr, ist mir egal, ob das Unglück jetzt zurecht eintritt und nicht zu vermeiden war? Unglück ist Unglück und ist scheiße. Hm? Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer. Vorwahl 0331 für Potsdam. 74 81 110. Hi Micha. Micha, aber jetzt aber ran an Gerät. Ja, ja. Ich musste dich erstmal übergeben. Nee, mich übergeben. So. Ja, den. Micha. Nee, ich überlege. Micha, immer, wenn einer Wortspiele macht, dann lieber ich, oder? Wortspiele? Ach, ich tue auch immer gerne Wortspiele. Deswegen gefällt mir das ja immer so. Ja, ist schon klar. Aber ich finde, wenn wir jetzt zugleich in der Leitung sind, dann sollten wir uns für ihn entscheiden, der die Wortspiele macht. Na, dann spiel mal. Nö, jetzt nicht. Also so grundsätzlich. Ach so, grundsätzlich. Ja, wenn dann ins, ein Spiel möglich ist, dann würde ich sofort anfangen. Na, dann fangen wir an. So, nee, ist ja im Moment noch nicht möglich, Micha. Oh. Meine allererste Frage, die mich natürlich brennend interessiert. Du bist ein erwachsener Mensch. Och, denk mal. Ja, wie alt bist du? Jetzt bin ich 27, denke ich. 27. Hast du Abi gemacht? Nö. Aber eine Menge Lebenserfahrung. 10 Klassen. Und wie ging es dann weiter in deinem Leben? Dass wir jetzt einfach mal ungefähr ein kurzes Porträt von dir erstmal haben. Ach, je. 27. Dann bist du 70 geboren? 70 geboren? Wie bitte? Bist du 70 geboren? Nee, 69. 69. Ach, dann wirst du jetzt 28. In diesem, naja. Ah, dieses Jahr. Naja, ist interessant. 69. Was ist denn deine erste Erinnerung, die du so von dir hast überhaupt? Von mir erst. Na, nicht von dir, ja, oder die du überhaupt hast? Ich werde von einem großen Boxer abgeschlabbert, ist meine erste. Henry Maske, nehme ich an. Nee, so als Hund. Siehst du, das war jetzt ein Wortspiel. Das war ein Wortspiel. Hast du gemerkt, ja? Voll, das hat sofort drin gesetzt. Ich habe mir jetzt dran gedacht, an das Wortspiel, dass man vielleicht eins was machen könnte. Hast du dran gedacht? Habe ich nicht dran gedacht. Hast du nicht dran gedacht? Siehst du mal. Gleich wieder was gelernt. Wieder was gelernt. Ja. Da gibt es doch so einen Trailer bei euch, ne? Warte, wo jemand von Henry Maske abgeschlabbert wird. Nee, weil... Sei froh, dass es nicht Rocky war, du. Sag mal, habt ihr bei euch... Nee, war nicht, mal jetzt nicht ablenken. 69 geboren, 10 Klassen. Kannst du dich noch erinnern, mit welcher Note du da abgeschlossen hast? Oh, das war schwer. Jetzt sag mal. Was, die Schule ganz und gar? Ja, die Schule ganz und jahr. Ganz und jahr, na, irgendwann mit 2 oder so. Echt? So, 2 bis 3, denke ich. Micha, nicht, dass du jetzt... Hast du schon Kinder? Ja. Hören die jetzt zu? Hören die jetzt zu? Wie alt ist es? Schläft jetzt, wie 6 Monate. Ach so, na, dann kannst du ja noch lügen. Dann kannst du ja noch ehrlich sein, oder? Ja, dann kann man noch ehrlich sein. Ich meine, 4, 5 Jahren musst du natürlich Vorbild sein. Da musst du gut in der Schule gewesen sein, pünktlich, immer saubere Fingernägel und die Mädchen nicht ärgert. Ja. Ja, und dann muss ich mit dem Zeugnis aufpassen. Ordentlich mitgearbeitet und Hausaufgaben gemacht. Auch das. Gut. Warst du auch immer gut in der Schule? Ja, klar. Ich sitze ja hier im Radio, bin öffentliche Person, da musst du Vorbild sein. Hast du Kinder? Massenhaft, die hören alle zu. Von daher, liebe Kinder, lasst euch versichern, euer Vati war ganz brav in der Schule, immer schön mit dir arbeitet, betragen 1 und überhaupt alles 1, fast immer 1. Und dann kommt man zu Fritz. Und dann wird ein ordentlicher Mensch aus einem. So, 10 Klassen und dann? Ja, dann bin ich Elektriker geworden. So mit dem Strom und so. Elektriker? Ah. Sind heute Alu-Leitungen überhaupt noch zulässig? Ungern. Was heißt denn ungern? Wenn jetzt eine Wohnung. Also, mal eine praktische Frage. Wenn jetzt eine Wohnung und da sind Alu-Leitungen, werden die abgenommen? Nee, glaub nicht mehr. Nee. Ah, das ist ja ärgerlich. Aber Meister bist du nicht, wa? Nee, leider nicht. Du bist Meister, ne? Naja, da bist du kein Abnehmer, wa? Ja, nee, bei dir da in die Ecke könnte nur sowas sein. Ne? 10 Klassen, dann Elektriker. Arbeitest du noch als Elektriker? Aha. Ja? Moin. Und hast ja dann auch eher wahrscheinlich eher so praktischen Sachverstand durchaus. Ja, praktisch und auch theoretisch. Ja, denke ich mir mal. Auch theoretisch. Auch gut. Theoretischen Sachverstand. Und hast du jetzt, sagen wir mal, mit, also 27 Jahre, 10 Jahre Schulbildung, wie lange hat die Lehre gedauert? Die war damals 2,5 Jahre. 2,5 Jahre Lehre. Und dann, sagen wir mal, ungefähr 5, 6 Jahre richtig praktisches Arbeiten. Ja, doch. So Lebenserfahrung. Mit einer Frau, mit Freunden. Hast einen Führerschein und ein Kind. Ja, das... Ja, und jetzt kommt dir so eine... Haken hintermachen, ne? Oh ja, richtig. Und jetzt kommt dir so eine Frage im Radio zu Gehör. Ja, ob, dann ich mich voll ertappt. Ob, sagen wir mal, wenn Leiden eine innere Logik hat, ob man dann leichter damit einverstanden sein kann. Ist das da eine Frage, mit der du was anfangen kannst? Mit der Frage prinzipiell jein. Wieso jein? Nee, also im Grunde, lach doch nicht immer. Nee, im Grunde schon. Mann, du bist echt der Helge Schneider in der Familie, oder? Auweia. Da kringelt sich's bald hier auch. Redest wie ein normaler Mensch und trotzdem lacht die Frau immer. Ja, das ist... Das war schon bitter. Das ist die Britta, die lacht sich immer doof. Nicht Britta, bitter. Nein. Jetzt hast du doch Wort gespielt. Schon wieder Wort gespielt. Ja, das Leben ist manchmal Britta. Und ich Glatteis sagte. Ja, ich weiß. Du sowieso immer schon zum Radio. Ja. Die will nicht mit dir sprechen. Das würdest du denn deine Britta jetzt als Leiden definieren, mit innerer Logik, und du hast dich aber damit einverstanden erklärt? Nee. Nicht unbedingt, nein. Nee? Sie ist die ohne Logik und ich bin manchmal der mit Logik. Ja. Micha, jetzt sag mal, jetzt selbstverschuldetes Unglück, kennst du sowas? Oder war, sagen wir mal, Unglück mit einer richtigen Logik? Jetzt landen wir doch wieder bei Britta. Micha, haha. Ja, bin auch da. Wollen wir weiterreden? Sträubt sich in Wollen wir die vielleicht mal alle rausschicken, die da im Zimmer sind? Weil sie dir ja doch nur huldigen und dir zu Füßen liegen? Du hast eine komische Frage heute. Und dich klasse finden? Ja, können ja nicht immer unkomische sein. Unkomische Fragen? Nee, können ja nicht immer unkomische sein. Micha? Ja? Bist du noch da? Bin noch da. Und bist du noch bei Bewusstsein? Na, so halb nicht mehr. Hast du die Augen schon nach oben gedreht? Oh, jetzt gucken sie wieder runter. Ich laufe hier durch den Raum auf und ab. Warum sollte ich mich zum Lupo machen? Und sie lacht und lacht und lacht. Micha, wollen wir das Gespräch erstmal beenden? Ich glaube auch. Ja? Okay. Dann danke ich dir für deinen Anruf. Ich weiß zwar jetzt nicht ganz genau, warum, aber ich danke erstmal. Hallo, wer bist denn du da? Ja, hallo, gut, hier ist der Ralf. Ralf. Vielleicht erinnerst du dich, der so näselt. Du hast mir das mal gesagt, das wird man erkennen. Richtig. Der nasale Ralf. Genau, der. Wo kamst du denn her, Ralf? Dresden. Aus Dresden? Rufst du jetzt aus Dresden auch gerade wieder an? Ja, klar. Aha. Naja, weil die Frage nach dem Herkommen kann ja auch sein, dass du aus Dresden kommst und in Potsdam wohnst. Ach, kommen tue ich von wo ganz woanders, aber ich sag mal, ich sitze im Augenblick hier in Dresden. Ach ja, du kommst ja weit aus dem Westen, oder? Ja, ziemlich. Viel weiter geht's nicht mehr. Ach ja, mach mal nochmal genauer, das ist ja doch interessant. Na, Aachen. Aachen? Die Ecke von Aachen. Also genau auf der anderen Seite von Dresden. Aachen. Anderen Seite der Republik. Und wie ist dir jetzt so im Umgang mit sächsischer Mentalität? Gibt es da schwierige so Übersetzungs- und Verständnisprobleme? Nee, so Verständnisprobleme gibt's nicht. Nee, ich meine jetzt mal nicht von der Sprache her, sondern sagen wir mal so von der Lebensauffassung. Jetzt nicht mehr. Ich bin jetzt also 4 Jahre hier und jetzt nicht mehr am Anfang sicherlich. Ja. Und das erste war quasi der Ostschock und der zweite war sicher der sächsische Schock, oder? Oder war die Reihenfolge andersrum? Ach, also sächsische Schock kann ich so nicht sagen. Also das muss ich sagen, kann ich nicht so festmachen. Dafür kenne ich andere Gegenden zu wenig. Im Osten jetzt. Ja, ich meine jetzt auch das, also sächsisch jetzt nicht als Osten, sondern aber sächsisch als sächsisch und Osten als Osten. Also ich sag mal so, als ich hierher gekommen bin, habe ich mir eigentlich von zu Hause aus versucht, keine Illusionen zu machen. Ist mir bewusst, zu denken. Also mir bewusst klar zu machen, es wird schlimm, es wird ganz schlimm, es wird ganz echt? Schlimm und es wird noch. Als du losgegangen bist, hat dein lieber Vater seine schwere Hand auf deine Schulter gesagt und dir Licht und gesagt, Junge, du gehst jetzt in Osten, speziell nach Sachsen, mach dir keine Illusionen, nimm mit Leben, wie es kommt. Nee, das habe ich eigentlich wirklich selber gemacht. Ich habe gesagt, geh jetzt dahin und rechne mit dem Schlimmsten. Und dann hast du dich aber positiv überraschen lassen können. Ja, es kam erstmal noch ein Schock, aber das ist jetzt eine ganz andere Geschichte. Das kann man irgendwann anders mal erzählen. Das war halt mit den Wohnbedingungen hier, da habe ich wirklich mit allen Sachen noch nicht gerechnet. Und alles andere war eigentlich... Außenklo? Nee, mehr Mannzimmer. Mehr mein Zimmer? Oh nein, naja, das zweite Zimmer. Bist du als Student da hingekommen? Ja. Ach, und das war jetzt unvorstellbar, dass du jetzt mit einem fremden Menschen, der Sörner gleiche dir schlecht hat, in dem Zimmer zubringen musst. Naja, das Problem ist halt, wenn du wirklich da dauernd wohnst, wenn du am Wochenende abhauen würdest oder so, jedes Wochenende, das wäre nur so eine Zeitwohnung, wäre das alles nicht so tragisch, ja. Wenn du aber wirklich permanent da wohnst und der andere auch noch, dann ist es, dann wird es nach einer gewissen Zeit ein bisschen kritisch. Wie lange habt ihr das miteinander ausgehalten? Na, nach einem Jahr bin ich dann, gab es dann... Und dann habt ihr geheiratet? Nee, dann hast du dir ein Zimmer gesucht. Dann gab es ein Einzelzimmer, nee. Aber ich denke, wir hätten uns irgendwann fürchterlich gekracht, ja. Aber das ist auch überwunden. Ja. Was für ein Landsmann war denn der Kollege, der da mit dem Zimmer wohnt? Vietnamese. Das war ein Vietnamese. Ei, das ist ja dann aber nochmal eine ganz andere Kultur. Ja, wobei, komischerweise muss ich sagen, von der Art und so weiter, denke ich mal, also... War der eher Mentalitätsachner? War uns gut, haben uns eigentlich wirklich gut verstanden, sonst denke ich, hätte es früher gekracht. Ja. Also das war wirklich eigentlich nicht das Problem. Wir hatten so gesehen dieselben Interessen und so weiter, das war eigentlich in Ordnung. Mhm. Ich habe viele interessante Kochsachen von dem gelernt. Nee, wirklich, das ist kein Quatsch. Also. Was studierst du da eigentlich? Ich habe bestimmt schon mal gefragt. Aber ich habe schon mal gefragt, Wirtschaftsinformatik. Ach richtig, Wirtschaftsinformatik, ja, das war ja so was verflucht Interessantes. So, bist du denn leidensfähig, Ralf? Ja. Ja? Und zwar, also jetzt, als du das Thema gesagt hast, ist mir sofort wieder hochgekommen, so manche Situationen, die man so erlebt hat. Es ist wirklich so, meine Meinung, also oder nein, bei mir ist es zumindest so, und ich denke, es gibt diesen Typ, dass wenn du wirklich zu dieser dummen Erkenntnis kommst, hier ist eine Sache, die ist nicht abänderbar, ja. Ist schlecht für dich, sie ist wirklich, es gibt keine Lösung, du zermarterst dir den Kopf, es gibt keinen Ausweg, du musst wirklich irgendwann feststellen, es lässt sich nicht ändern, es ist Gott gegeben, ich weiß, also was weiß ich in der Richtung, dass das dazu führen kann, dass wenn du da extrem drüber nachdenkst, immer weiter und du bist halt dieser Typ, der immer irgendwelche Lösungen finden will, dass du zum Ergebnis kommst, das Einzige, was jetzt noch hilft, ist aus dem Fenster springen. Und dich selbst umzubringen. Das heißt, dass konsequentes Überlegen eigentlich immer in den Selbstmord führen muss? Nee, nicht bei jedem. Ich denke, das ist typabhängig. Aber mir muss ich sagen, ich habe also öfter in kritischen Situationen, wo ich wirklich mal weitergedacht habe, musste ich irgendwann sagen, hör jetzt auf zu denken. Wenn du jetzt weiter darüber nachdenkst und wirklich dir sicher bist, dass du alle Möglichkeiten durchgedacht hast und zu keinem positiven Ergebnis gekommen bist, dann bleibt dir nichts weiter, als wieder mal zu diesem Gedankenschluss zu kommen. Ja, was soll's? Entweder bist du jetzt rationell, verhältst du dich unlogisch und akzeptierst diese Sache, die du eigentlich nicht akzeptieren willst, oder du verhältst dich konsequent und springst aus dem Fenster. Und du hast dich dann aber bisher offensichtlich immer für Inkonsequenz entschieden. Ich habe selber vorher aufgehört zu denken. Beziehungsweise nicht nachdenken. Ich habe mich gezwungen, dann aufgehört zu denken. Ja. In seltenen Fällen musste dann mal ein bisschen Alkohol helfen, aber das war wirklich der seltenere Fall. Meistens ist es so noch geschafft. Ach, da kenne ich ja doch Leute, da hilft dann, die greifen dann doch lieber eher zum Alkohol. Also oder häufiger zum Alkohol. Ja, das wäre dann, das reißt dir wieder neue Probleme. Aber wie gesagt, im Extremfall, also wie gesagt, ich habe es auch schon erlebt. Also das wobei ist mir, das Beispiel, wie ich wirklich hatte. Ich glaube, mir fällt jetzt außerdem sowieso der Hintergrund meiner Frage nochmal ein. Ich habe das ja vorhin sehr weit hergeholt, von meinen Rückenschmerzen hergeleitet. Da habe ich mir vorhin wirklich überlegt und habe also auch vor diesem Hintergrund, man hat Rückenschmerzen, aber es geht nicht anders. Viele Menschen haben Rückenschmerzen, weil sie nicht dazu geeignet sind, eigentlich aufrecht zu gehen. Wenn ich jetzt überleite, klingt das natürlich ein bisschen lächerlich, aber ich habe wirklich ein großartiges Interview im Spiegel dieser Woche gelesen mit Jurek Becker, weil der wirklich ein toller Schriftsteller war, den die meisten wahrscheinlich nur als Autor von Liebling Kreuzberg kennen, der jetzt an Krebs gestorben ist und irgendwie 6 Wochen vor seinem Tod nochmal ein Interview gegeben hat, und da wird er von der Interviewerin nach dem Krebs eben gefragt und er sagt, ja, das ist eben so, da kann man nichts machen, mache ich mir keine Gedanken drüber. Der nicht lamentiert, der nicht anfängt zu jammern, sondern sagt, das ist so, ich bin irgendwie ein Stück Natur, Krebs ist auch Natur, gehört dazu, lass mich irgendwie gerade ausleben, solange es geht. Ja, realistisch gesehen ist es ja eigentlich auch das Vernünftigste, weil die andere Alternative wäre wirklich dann nur gewesen, was will ich machen? Ich kann ja nichts ändern. Also was mache ich? Entweder fresse ich es, oder was ich ändern kann, ist, ich sage es jetzt nochmal knallt, ist wirklich im Zweifelsfall einfach, ja, zu sagen, ich verabschiede mich aus dieser Welt, damit habe ich für mich alle Probleme gelöst, diese unabänderbaren. Aber sonst habe ich ja keine Möglichkeit, wieder akzeptiere ich zum Verrecken nochmal und sage einfach, es hat keinen Sinn, darüber nachzudenken, weil es gibt keine Lösung. Oder ich mache mir die einzige Lösung, die es immer gibt. Ja. Zumindest für mich. Und gibt es denn so Konflikte, die du jetzt einfach akzeptieren gelernt hast? Es sind dauernd irgendwelche Konflikte, die man so gesehen akzeptieren muss. Oder gibt es so einen ersten Konflikt, an dem du so eine Verhaltensweise gewissermaßen üben konntest? wo du zum ersten Mal kapiert hast, das ist unvermeidbar, da führt kein Weg dran vorbei, dann muss ich es einfach so. Fällt mir jetzt schwer irgendwie, aber ich kann sagen, dass es meistens irgendwelche zwischenmenschlichen Sachen sind, wo ich einfach sage, ja, es ist so, ich kann Gefühle von einem anderen Menschen nicht ändern. Mhm. Und weil das ist ja auch so eine unabänderbare Sache, ich kann ja eigentlich solche Sachen nicht ändern, dass solche gewisse Gefühle negativ, positiv aufkommen oder nicht. Und dass ich da halt eben gesagt habe, das muss jetzt Gott gegeben hinnehmen oder nicht. Oder auch Krankheiten in der Familie auch. Na klar, in der eigenen Familie auch Krankheiten, das auch. Oder wirklich sagst, da ist nichts dran zu machen. Also das sind solche Sachen hauptsächlich gewesen. Ralf, ich danke dir für deinen Anruf, ja? Alles klar. Tschüss. Bis nächstes. Tschüss. Hallo. Da ist schon wieder vorbei. Oh, da habe ich jetzt wieder was falsch gemacht hier. Hallo? Ja, hallo? Ja, wer bist denn du? Ja, ich bin der Marcel aus Berlin-Prenzlberg. Marcel? Ja. Als erstes jetzt an dich die Frage, führt Nachdenken notwendigerweise in den Selbstmord? Nee, auf keinen Fall. Was heißt auf keinen Fall? Ja, ist doch Schwachsinn. Na, hast du denn schon mal so konsequent nachgedacht? Du sagst es jetzt so leicht dahin. Ja, Bist du dir denn sicher, dass du schon mal richtig konsequent irgendwie versucht hast, eine Sache bis zum Ende zu denken? Ja, na sicher. Was hast du denn jetzt mal bis zum Ende gedacht? Und wie sah das Ende aus? Oh. Ja. Boah, das ist eine Frage, oder? Fällt mir jetzt im Moment. Mein lieber Scholli. Ja, warte mal, bleib mal kurz an der Leitung, dann hat hier mal kurz geklopft. Warte, bei dir an der Tür? Ja, bei mir an der Tür. Ach ja, na dann lass den rinnen. Ja, so, hallo? Na, du hast auch eine kleine Tür, oder? Ja, aber eine kleine, macht nicht viel Krach. Ich hab jetzt mal einen richtigen Berufskrüppel. Der kann dir was über Rückenschmerzen erzählen. Oh nee, das war jetzt eine Ankündigung, die gefällt mir ja nicht. Ja, bitte. Moin, ich bin's, Herr Markus. Wer bist du? Herr Markus. Tag, Markus. Wie bin ich denn da jetzt irgendwie in der Leitung? Mit dem Kuttner, nicht wahr? Ja, wahrscheinlich. Das hört man doch. Ja, und? Was ist denn das Thema gewesen, wenn ich da jetzt schon mitquatschen, dann möchte ich auch mitlabern können. Ja, das ist ja das Unglückliche. Jetzt habe ich ja keine Lust, dir nochmal das Thema von vorne zu erklären. Ja. Merkst du, bin ich gleich wieder unglücklich. Oh, nö, ich will dich ja nicht unglücklich Was machen. Machst du jetzt überhaupt bei Marcel? Na, ich bin Arbeitskollege von ihm. Und ich war einfach der Meinung, weil er vorhin meinte, ich soll vorbeikommen und dann bin ich vorbeikommen. Jetzt habt ihr euch verabredet, wozu? Naja, um zu quatschen und dann... Wenn wir jetzt mal gleich wieder einen Blick in den deutschen Flur junger Menschen werfen dürfen? Ihr steht da jetzt beide im Flur offensichtlich, oder? Nee, ich bin jetzt bei ihm in der Wohnung. Bei dir in der Wohnung? Bei ihm? Bei ihm in der Wohnung, ja. Ja. Wie geht denn der Abend bei euch heute weiter? Jetzt ist es 7:07. Ja. Wann denkst du, werdet ihr wieder auseinandergehen? Also, morgen früh werde ich zur Arbeit fahren. Also, dann bleibe ich heute Nacht hier, weil ich muss nach Neukölln, wenn er wieder nach Hause Du wirst? Keinen Bock. Wo wohnst du? In Neukölln, Berlin. Ach so. Ja, in der weiten Ecke. Ach, und dann schläfst du jetzt bei Marcel? Ja, auf der Couch, ja. Auf der Couch. Ja, ja. Und der schläft dann aber drüben im anderen Zimmer in seinem Bett? Er pennt bei sich im Bett. Ja. Und wann werdet ihr in die Couch bzw. ins Bett gehen? Jetzt ist, wie gesagt, inzwischen 6:06. Naja, das ist ja, wir haben ja noch eine ganze Ecke Zeit, also ich bin gerade mal gekommen. Naja, bloß mal so ungefähr abschätzen. Was ist denn jetzt? Abschätzen, also ich müsste... Schmerzgrenze? Was ist eine Schmerzgrenze? Halb drei? Auf jeden Fall zwei, auf jeden Fall. Das wäre schon das allerhärteste. Zwei ist Schmerzgrenze. Ja. Was ist jetzt irgendwie eher wahrscheinlich? Wahrscheinlich später noch drei oder so, wenn es jetzt so weitergeht. Ach. Eieiei. Und was werdet ihr jetzt dann in der Zwischenzeit machen? Ja, mal gucken, vielleicht mal runtergehen, ein Bierchen holen und mal ganz gemütlich einen zischen und dann die Schmerzen, wie gesagt, ein bisschen wegdrücken. Ach, dann das Bier aber hochholen und oben trinken? Ja, na sicher. Na, ja. Ja, aber warum denn nicht unten? Ich meine, da ist man so unter so... Ich meine, das ist dann mal... Wie bitte? Unten ist es immer kalt. Naja, aber es gibt doch auch Gaststätten, die beheizt sind. Ja, nur wie ein armes Skaturina-Lager, gibt es nicht hier mit Geld. Arme was? Skaturina. Also Skaturina? Auf Arbeit kriegt man nicht so viel Geld. Kannst du nochmal sagen, was ihr seid? Wir sind Metaller, wir sind freiberufliche Metaller. Was sind denn freiberufliche Metaller? Was macht ihr denn da? Das ist ein Scherz, freiberuflich, das sagen wir so auf Arbeit, weil bei uns kommt so ein Geld, wie es will, weißt du? Ach so, und was macht ihr genauer? Das ist so, genauer, das ist Metall, das ist halt Konstruktionsmechaniker. Was macht man denn da? Naja, Türen, Geländer, Handläufe, Fensterrahmen. Ach so, was so aus Metall, so ein bisschen rumschweißen und mal genau. Mit einer Trennscheibe da, genau. Trennschleifer, zack, wieder auseinander das und so. Schwingt man da mal durch die Gegend und dann trennt man da mal. Ah ja, und Schweißerpass habt ihr? Ja, haben wir. Und löten könnt ihr auch? Löten kann man auch, ja. Ja, schön. Und jetzt werdet ihr also noch runtergehen, ein paar Büchsen Bier hochholen? Ja, wenn's und euch unterhalten. Jetzt, worüber ungefähr? Habt ihr schon ungefähr eine Tagesordnung für euer Gespräch? Tagesordnung, da gibt es irgendwie, also Tagesordnung auf keinen Fall, sowas mache ich nicht. Aber so Schwerpunkte irgendwie? Also wirst du auch ungefähr wissen, worüber ihr jetzt redet. Arbeit, also Arbeit bei uns ist Arbeit immer wichtig. Also über Arbeit? Ja, na klar, also Arbeit ist lustig und bei uns auf jeden Fall. Ach, das ist ja schön. Das ist bei uns die kleine Bonnie Trend so. Denkst du, dass, sagen wir mal, Gespräche über die Arbeit noch häufig sind oder sind die eher weniger geworden? Na, ich denke mal, Gespräche über Arbeit bei uns, also ich pflege die Arbeit, ja, und die Gespräche dabei. Bei euch jetzt? Nee, aber sag mal, wenn du jetzt andere Freunde aus einem anderen Beruf hast, mit dir, also die du nicht von der Arbeit kennst, sprechen die auch so viel über Arbeit oder kannst du mit denen auch über Arbeit sprechen? Ja, sicherlich, na klar. Ja? Das macht ja Spaß. Also ich tausche ziemlich gerne irgendwie Erfahrungen und anderen Leuten auch aus, so. Das muss ja sein, auch, ne? Jeder hat ja irgendwie andere Erfahrungen. Ach, jetzt sprecht ihr richtig so, also richtig über Arbeit, über so Handgriffe, wie man was macht und so eine Geschichte. Ja, oder zieht ihr über die Kollegen und den Chef her? Genau, zum Beispiel. Also was passiert ist und so. Aber halt so im Rahmen, was man. Ja. Was halt gut und lustig ist. Ne? Und dann, wenn ich euch jetzt mal noch sage, sagen wir mal, könntest du das mal sortieren? Ich biete dir mal jetzt noch ein paar Gesprächsthemen an, dass du die mal versuchst, in eine Ordnung, was so Wichtigkeit betrifft, ja. Zu bringen. Familie, Autos, Frauen, Sport, Urlaub. Jetzt soll ich jetzt in eine Reihenfolge. Ja, was ist jetzt davon das Wichtigste? Familie. Dann würde die Frau kommen, dann Urlaub, Sport, Auto. Auto ganz hinten? Ja, na sicher. Was fährst du für ein Auto? Ich fahre ja kein Auto. Ich bin ökologisch veranlagt. Also ich stehe nicht auf den Tempel im Prinzip. Ach so. Fußgänger, genau. Ach, und da bist du jetzt richtig mit öffentlichen Personennahverkehr aus Neukölln nach Prenzlauer Berg gefahren? Ja, ich bin ja mit der S-Bahn hergekommen. Mit der S-Bahn, ah ja. Und wie fahrt er morgen zur Arbeit? Ja, mit seinem Auto. Mit seinem Auto. Ja. Ah ja. Ach Mensch, da danke ich euch dafür. Das war jetzt doch ein relativ erhellendes Gespräch, was wieder optimistisch stimmt. Ihr habt, glaube ich, ein relativ sympathisches Bild von der werktätigen Bevölkerung gezeichnet. Manche Leute tun das ja auch noch, oder? Also ich denke mal, Arbeit ist wichtig. Ja, es gibt wenige, die noch... richtig, finde ich auch. Und es gibt aber nicht mehr so viele, die noch arbeiten, wa? Ja, das ist ja nur deren Problem. Also ich versuche meine Arbeit auf jeden Fall so zu halten und mir ist auch so Spaß. Naja, ist ein doppeltes Problem. Es gibt ja Leute, die eher nicht so, sagen wir, den Hang zur Arbeit haben und dann gibt es aber irgendwie Leute, die wirklich den Hang zur Arbeit haben und nicht dürfen oder nicht können. Ja, na klar, das ist aber auch eine Sache, wie man sich das aussuchen kann. Ne? Manche Leute suchen und suchen, finden zwar einen Job, aber die macht auch keinen Spaß. Ne? Ja. Und das ist ja nun mal, heutzutage kann man sich ja nicht mal den Traumjob aussuchen, den man gerne haben möchte. Und aber dir macht dein Job noch Spaß? Ja, na sicherlich. Also ich habe das gefunden und das macht mir auch sehr viel Spaß. Und würdest schon sagen, ist im Grunde so eine Art Traumjob? Würde ich sagen, ja. Und wenn du dir jetzt nochmal richtig einen Job ausdenken könntest, richtig, und der würde vom Himmel fallen und du könntest den machen, was würdest du dann werden wollen? Tischler. Dann wär's Tischler. Ja, nicht Schlagersänger oder so? Nein, warum Schlagersänger? Na, oder Schauspieler bei gute Zeiten, schlechte Zeiten? Auch nicht, ne? Und immer ein bisschen doof aussehen und so, nicht? Nee, ich möchte mich mit so weit gar nicht rumquälen. Also da, das ist mir dann schon wieder zu viel Rumgetue da. Also. Ach, großartig. Das ist mir zu viel Rumgespinne. Ich habe auch die Leute, die da rumhören, tanzen, die machen... Mann, jetzt wachst ihr mir aber ans Herz, muss ich sagen. Ehrlich? Ja. Ja, das ist okay, also finde ich gut. Also wenn wir der gleichen Meinung sind, ist das okay. Hey, ich danke euch für den Anruf, ja? Das ist okay, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Was? Schönen Abend noch, unterhaltet euch schön über Arbeit und metallene Handläufe. Alles klar, was tschüss. Tschüss. Hallo, wer bist denn du da? Annette. Annette. Ja. Mann, jetzt schleudert der Thema ja so hin und her von Beruf über Logik des Leidens. Was hatten wir noch gehabt? Ratlosigkeit hatten wir beim ersten Anrufer. Annette, von wo aus rufst du an? Aus Berlin. Aus Berlin. Kannst du mal genauer machen? Wedding. Wedding. Nur mal so zur Orientierung. Ja. Ist ja auch, man hat ja mal, hast du auch so Assoziationen, wenn du jetzt irgendwie so Stadtbezirke hörst oder wenn du so Gegenden hörst? Mhm. Was fällt denn dir zum Beispiel ein, wenn du Köpenick hörst? Na, Osten. Osten. Aber so Unterschied. Also ist jetzt kein großer Unterschied zu, sagen wir mal, Friedrichshain. Friedrichshain ist ja Mitte, ja, als Köpenick. Also, Köpenick ist Osten schon weit draußen und ja. Friedrichshain ist aber schon irgendwie Osten-Mitte. Ja. Und zu Osten-Mitte hört noch Mitte und Prenzlauer Berg und der hört schon auf, wa, oder? Ja. Und wenn du jetzt Pankow hörst, was fällt dir da ein? Pankow, kannst ja. Du irgendein Stichwort? Der 120er fährt. Der 120er und noch irgendwie ein Bild? Eine Farbe? Eine Farbe. Ein Erlebnis? Eine Farbe grün. Grün. Aber das ist aber schön, das spricht ja für Punk. Und wenn du jetzt Zossen hörst, dann denkst du... Oh, da weiß ich überhaupt nicht, wo das ist. Du bist mit Sicherheit Osten ganz weit weg. Ja. Und da wird es dann Unterschied. Unterschiedslos. Zossen, Danau, Brandenburg, mhm. Ja, da Abfahrt Schmölln. Je mehr es außerhalb von Berlin ist, umso... unterschiedsloser wird das von ja. Für mich, ja. Und du bist jetzt aber jemand, der im Westen, in West-Berlin groß geworden ist. Richtig. Ja, und du hast jetzt den Mauerfall nicht als so eine Explosion erfunden, die besonders befreiend war und jetzt muss ich erstmal das Umland abfahren und kicken, was die für schicke Seen haben in Brandenburg? Naja, da ich mich auch hauptsächlich mit dem öffentlichen Nahverkehr bewege. Ja, kommst du aus Wedding nicht weiter raus? Sagen wir aus den Stadtgrenzen nicht sehr weit raus. Nicht. Ja. Was sind denn neben Wedding noch so die bevorzugten Gegenden oder Stadtbezirke oder Orte, die du so besuchst oder in denen du dich halbwegs auskennst? Am meisten halte ich mich im Norden von Berlin auf. Was ist denn dann Norden noch? Norden-Mitte. Ja, im Süden bin ich weniger unterwegs. Ah ja. Ach, guck mal an. Eine junge Frau, die Berlin an Himmelsrichtungen unterscheiden kann, was mir immer schwerfällt. Da muss ich immer den inneren Stadtplan vor Augen rufen, um entscheiden zu können, ob das jetzt weiter Osten, Süden, Westen, Norden ist. Wie war der Name jetzt? Hat der Namen vergessen? Vor lauter Aufregung. Annette. So, Annette. Du wolltest dich ja jetzt wahrscheinlich nicht zur Berufsausbildung äußern, zum Thema Berufe. Was machst denn du eigentlich beruflich? Na, ich bin gerade dabei, ein bisschen umzusatteln. Was hast du vorher gemacht? Vorher war ich im Büro. Als was? Bürohilfe oder. Und jetzt? Was machst du, oder was willst du, wohin sattelst du jetzt? Ich lieber in der Gastronomie. Eher so Kellnerin? Nee, Küchenhilfe oder Spülerin oder so. Ah ja. Kennst du denn so Situationen, dass dir irgendein Unglück oder irgendwas widerfährt? Und du weißt, dass es aber so richtig eine Logik hat, dass es ja nicht anders kommen konnte. Oder du hast irgendeine, oder jemand liefert dir eine Erklärung dafür, dass es eben so ist. Nee, die Erklärung, die musst du selber finden. Die musst du selber finden. Ja. Ja. Oder hängst du jetzt eher der These an, wenn man jetzt zum Beispiel über schlimme Sachen nachdenkt? Nee, warum ich eigentlich angerufen habe, mir ist zu deinem Thema spontan ein Spruch eingefallen, den ich mir mal abgeschrieben habe. Oder aufgeschrieben habe aus einem anderen Buch. Ja. So meine Eigenart. Sprüche, die ich höre mit der Maschine in so ein Büchlein reinzuschreiben. Also ach, da hast du so einzelne Blätter und Sprüche, Büchlein als quasi so eine Art Tagebuch. Nee, Tagebuch nicht. Also es sind alles Sachen, die andere irgendwann gesagt haben. Ja, oder aber wenn du jetzt nochmal kurz zu dem Buch bloß, das ist so ein Büchlein, das hast du dann irgendwie heftest du quasi ab. Da heft ich einzelne Blätter auf denen Sprüche stehen, die mir irgendwas bedeuten. Und schreibst du dann immer noch das Datum hin, wann du den Spruch hingeschrieben hast? Nee, das nicht. Höchstens, also wenn ich weiß, wer das geschrieben hat, den Verfall oder den... Ja. Den, der das geschrieben hat. Und aber so einen Spruch schreibst du ja immer in einer bestimmten Situation raus, so irgendwie. Der berührt dich ja aus einem bestimmten Grund wahrscheinlich. Na, weil, wenn ich meine, dass der auf mein Leben oder auf irgendeine Situation, die ich erlebt habe oder so, oder zutrifft, ja. Ja, aber so Sprüche gelten ja nicht immer. Also es gibt ja so Sprüche, die machen dann nur in einer bestimmten Situation. So, Zeit heilt alle Wunden, funktioniert natürlich gerade immer dann, wenn man gerade eine Wunde hat. Wenn man keine Wunde mehr hat, dann weiß man, ja, ist ein Spruch, der stimmt, aber der interessiert mich jetzt nicht so besonders. Mhm. Und wenn du jetzt so einen Spruch liest, den du irgendwann rausgeschrieben hast, kannst du dich dann immer noch an die Situation erinnern, in der du den hingeschrieben hast? Manchmal, aber nicht immer. Jetzt lies mal den Spruch vor, jetzt lies mal den Spruch an, wegen dem du angerufen hast. Ja. Verstehst du, was ich meine? Ja, ich verstehe. Gut. Dann sag ich jetzt ja nichts weiter. Kram um die Dinge, die nicht abzuwenden, hüllt statt zu heilen unseren Busen aus. Kannst du nochmal langsam sagen? Gram um Dinge, die nicht abzuwenden sind? Um die Dinge, die nicht. Hallo? Ach Mensch, jetzt ist sie weg. Hallo, bist du noch da, Nette? Ach, das ist ja schade. Ach, jetzt kriegen wir den Spruch nicht mehr so richtig hin. Das tut mir natürlich sehr leid. Was sollen wir da machen? Spielen wir erstmal ganz kurze Musik und dann wäre irgendwann, glaube ich, Zeit für den halbautomatischen Anrufbeantworter. Aber erstmal die Musik. Sind Them mit Van Morrison. Und das ist ein Song, der möglicherweise so hinpasst. Zumindest wenn man jetzt mal an den Bankenstreik denkt. Times getting tougher than tough. Wissen wir ohne, ob man sowas gut finden soll oder nicht. Der Song war jetzt gemeint. Oh, well, money's getting cheaper, price is getting steeper. I found a little woman, but I just couldn't keep her. Time's getting tougher than tough. Time's getting rougher than rough. Oh, I make a lot of money, I just keep spending this stuff. Oh, the butcher for a pound. I couldn't get no pork chop when I laid my money down. Times get tougher than tough. Times get rougher than rough. I make a lot of money just keeping the stuff. Get the people on the feet. They wanna cut the price and let the people eat. Times getting tougher than tough. The times getting rougher than rough. I make a lot of money, just keep spending the stuff. Well, I can't afford to live. I guess I'll have to try. Undertaker's got a union and it costs too much to die. Times getting tougher than tough. A lot of money, just keep spending the stuff. Ach, wieder mal prima Musik, die nicht nur prima, sondern ziemlich von früher ist. Hallo, wer bist denn du? Hallo? Hallo, hallo, hallo? Ich glaube, es ist doch eher eine schnelle Sendung. Hallo, wer bist du da? Hallo? An mir liegt's nicht. Tag, hallo? Hallo, Micha hier. Tag, Micha. Hallo. So, Micha. Für welchen Aspekt der Problematik interessierst du dich denn? Das Nachdenken zu Selbstmord führend? Ja, hey, gut erkannt. Siehst hört man mir das an der Stimme an? Ja, das hört man gleich an der Stimme. Unglaublich. Ja, weil du irgendwie, eine, sagen wir mal, noch so was, das klingt jetzt natürlich ein bisschen, aber so was jugendlich Drängendes hast. Oh Gott, ich habe etwas jugendlich Drängendes. Ja, dabei bist du aber, du klingst so jung auch nicht mehr. Ich würde mal Ende 20 schätzen. Ende 20? Wie alt bist denn du? 23. 23? Ja. Mein Lieber, du hast eine reife Stimme für dein Alter. Ach, weißt du, was wir noch machen müssen? Den halbautomatischen Anrufbeantworter wollte ich ja gerade noch abspielen. Ja, dann mach mal. Ja, bleibst du einfach in der Leitung? Bleib einfach in der Leitung. Ja, und wir hören uns den mal an, weil der natürlich immer pädagogisch wertvoll ist und weil ich natürlich ein elementarer Bestandteil dieser Sendung ist und der jetzt eigentlich auch in dieser Sendung weiter fortgeführt werden soll. Bleib du einfach erstmal in der Leitung. Ich erkläre noch mal kurz, wie der halbautomatische Anrufbeantworter zustande kommt, nämlich indem man die Telefonnummer 721 39 32 anruft, 721 39 32, und da kann man dann ganz frei und unzensiert und ungefragt vor allem und ununterbrochen seinen Beitrag zum Thema leisten, ihn auf Band sprechen, der wird dann da entgegengenommen unter einer anderen Telefonnummer 72132 aufgezeichnet und das Ganze, die unterschiedlichen Beiträge, die dann da zusammenkommen, werden zusammengeschnitten zu so einer Art kleinem Kunstwerk, das gleichzeitig aber in sich so eine Art enzyklopädischer Funktion, was jetzt die, sagen wir mal, thematische Abdeckung der Sendung betrifft, hat. Und das alles noch unter so einem Aspekt von, sagen wir mal, Vergangenheitsbewältigung, weil es handelt sich ja immer um so einen Nachtrag aus der letzten Sendung. Also wir werden jetzt thematische Beiträge hören, die Beiträge, also die entstanden anlässlich der letzten Sendung vor genau einer Woche und werden die aber jetzt hören. Das ist quasi ein irrer Zeitsprung, Time Tunnel und jetzt Zeug aufzureden. Jetzt hören wir es einfach an. Lori, Lori, what's the story? Won't you do some apple corey? You look so neat in Bobby socks. What's beneath those curly locks? Das Telefon. Hallo ihr Pütis, Pütis sitzt oben und Lali liegt im Bett. Bärchen ist jetzt nicht da und ich bin jetzt weg. Tschüss. Ja, hallo Kuttner. Also ganz out sind natürlich lange Haare, aber was mindestens genauso out ist, ist eine Kieferhöhlenentzündung, einhergehend mit völlig krassen Schnupfen. Ja, schönen guten Abend. Hier ist Leopold auf. Ich wollte nur sagen, völlig out ist es doch irgendwie beim Radio anzurufen, auf jeden Fall unbedingt über den Äther gehen zu wollen. Und das, wenn man nicht mal die Rundfunkgebühren bezahlt, nicht? Jo, hier ist der AJ. Und ich muss mal sagen, was out ist, scheint mir so, ist das Studentenleben. Florian, Sie chauvinistischen Schottenhäuser, und wir wollten heute einen längeren Vortrag halten. Doch, wir haben gerade in der Frankfurter Allgemeinen gelesen, dass hohe Telefonrechnungen aus sind. Ja, Tag Kunde, hier ist Jan und ich wollte dich nur mal darauf aufmerksam machen, dass heute wieder eine absolut gelungene Sendung ist. Hallo, hier ist Dieter Digowski aus Gladbeck. Ich wollte mal fragen, was eigentlich mit der Wiebke ist. Ich liebe die immer noch so sehr, dass ich glaube, ich gleich durchdrehe. Hi, hier ist Kathi. Ich habe mich etwas später eingeschaltet. Jetzt weiß ich nicht ganz genau, worum es geht, aber auf jeden Fall, was ist in, was ist out, das habe ich gerade gehört. Und mein Beitrag dazu, die Yucca-Palme ist out. Das war so eine typische 80er-Jahre-Pflanze. Genauso wie der Gummibaum in den 60er-Jahren überall stand. Gösters lustige Instrumente, Teil 38. Heute zwei Instrumente, die out sind und wohl auch für immer out bleiben werden. Der Staubsauger und die Bohrmaschine. Hallo, also out sind auf jeden Fall Fukuhilas, vorne kurz, hinten lang die Haare und ältere Männer. Ja, hallo Kottmar, ich habe mir meine Haare nicht abgeschnitten und trage trotzdem Mini und bin mir noch was schuldig. Ich heiße Daniela, bis dann. Hi Kottmar, hier ist Anna. Ich wollte dir nur mal sagen, dass Gedichtsbanausen out sind und deshalb habe ich jetzt ein selbstverfasstes Gedicht für dich. Ungewollter Kampf. Neulich, da traf ich ihn, glaubte ihn zu sehen, hat ihn schon mit meinem Herz erfasst. Doch die Wirklichkeit war mein Feind. Ich hatte nicht gedacht, diesen Kampf kämpfen zu müssen. Also out ist Wolle kaufen und selbst Pullover daraus stricken, selber Kuchen backen, Bockwurst essen, Apfelkorn oder Wodka trinken, Kinder in die Welt setzen, lange Briefe schreiben, Gefühle zeigen und Freundschaften pflegen. Schade eigentlich. Och, ich sag mal nichts zu out, da ich nächste Woche nicht da bin. Entschuldigung, ja, hier ist Brandstatter. Ja, ich wollte eigentlich zum Thema Autos, ne, oder so war es gewesen, ne? Don't give me your problems! Dieser Anschluss ist vorübergehend nicht erreichbar. Der Arsch so knackig, die Stimme so frisch, Kuttner ist einfach verführerisch. Endlich ist es soweit, heute ist Kuttner-Zeit. Mensch, das will mir ja doch ein extrem gelungener Reimschein. Selten so was gut gedichtetet gehört. Hut ab, Hut ab. Das stimmt ja doch wieder optimistisch, was die jungen Menschen hier betrifft. Wer in gleicher Art und Weise oder ähnlich oder wirklich substanziell sachlich zum Thema beitragen will, hat die Möglichkeit, sich jetzt ab sofort an den halbautomatischen Anrufbeantworter zu wenden. Er hat die Telefonnummer 721 39 32. Eine Telefonnummer, die in Potsdam stationiert ist. In Potsdam hat die Vorwahl 0331. Alles klar, die Frage lautet ja heute, jetzt musst du ja irgendwie immer griffig formulieren, ist aber schwierig. Wenn man ein Thema griffig formuliert, dann ist es in aller Regel ein Scheißthema. Wenn man ein Thema ungriffig formuliert, dann ist es oft ein gutes Thema. Andererseits versteht es keiner, ruft keiner an, dann wird es wieder eine Scheißsendung. Ist also immer die Schwierigkeit zu halten zwischen einer guten Sendung und einem Scheißthema. Sküller und Charybdis? Das möchte ich jetzt hier mal so stehen lassen und möchte mich jetzt nicht gezwungen sehen, das weiter zu erläutern. Also der halbautomatische Anrufbeantworter hat die Telefonnummer 721 39 32 und ich habe ohne Telefonnummer und lass die einfach ansagen. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonst die sachdienlichen Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer, Vorwahl 0331 für Potsdam, 74 81 110. Oder an jede andere Polizeidienststelle. Ja, der Nachtrag, der war jetzt bloß so, dass man, also das ist so ein bisschen mal Selbstschmeichelei, da fühlt man sich ein bisschen eitel, wenn dann immer noch jede andere Polizeidienststelle kommt, da denkt man, ach man, irgendwie hat man doch sowas subversiv-kriminelles und das schmeichelt mir dann sehr. Das spiel ich da manchmal aus. Hallo, lieber junger Stimmimitator. Ich hab deinen Namen vergessen. Wie? Du hast meinen Namen vergessen. Ja, oder hast du den überhaupt schon gesagt? Na klar, hab ich den schon gesagt. Dann sag den mal nochmal, leg mal vergleichen. Michael. Michael, das will mir doch dein Name scheinen. Das hast du doch vorhin schon gesagt. Hey, nicht übel, hast du dir gemerkt? Michael, du sagst viele Sachen zweimal. Ja, du musst mal zum Arzt gehen. Ja, so, ja, Michael. Ja, blöde Krankheit mit A nochmal. Michael, 23 Jahre alt. Ja. Männlichen Geschlechts. Das 23 hast du dir gemerkt? Na, hab ich mir gemerkt. Und dass ich männlich bin? Das hat mich wirklich beeindruckt. Nein, das hört man doch so am Knödeln in der Stimme, wenn es dann unten war. Nicht übel. Also zuerst mal zwei Sachen, die mich zuerst mal verblüfft haben. Einerseits eben gerade dieser halbautomatische Anrufbeantworter, dieser Text der letzten Woche, dass dort größtenteils, falls es dir aufgefallen sein sollte, Frauen angerufen haben oder Mädchen, wie auch immer. Ach na, da ist, da ist der Kollege auch nett und schneidet unsympathische Jungs einfach raus. Ah, Gott. Nee, das ist einfach so, der schneidet also so krasse Entgleisungen schneidet der immer raus. Und die kommen aber ja in aller Regel nicht von Frauen. Aber solche schönen Sachen wie Kuttner, der Sendung war ganz toll, lassen wir natürlich drin. Die lassen wir natürlich drin. Na klar. Gut. Zum anderen, was mir aufgefallen ist, diese Telefonleitung. Ja, welche? Jetzt diese eben, die ich gerade nutze. Ja, ja. Die ist toll, oder? Seltsamerweise bei dir enorm besetzt. Was mir sonst nie passiert, wenn ich bei Junkie bei Blue Moon oder so anrufe. Aber bei dir ist wirklich schwierig, schon allein durchzukommen. Verwunderlich. Ja, wollen wir Honig rausschneiden? Das spielen wir beim nächsten Mal beim halbautomatischen Anrufbeantworter. Ja, nee, darum ist ja auch der halbautomatische Anrufbeantworter, macht er ja Sinn und hat seine Funktion, weil jetzt tatsächlich leider alle 8 Leitungen besetzt sind und wer jetzt auf ein Besetzzeichen stößt, der hat die Möglichkeit, sich wenigstens an den halbautomatischen Anrufbeantworter zu drängen und ist ja dann doch eine Möglichkeit für Leute, die jetzt wirklich dringend was zum Thema sagen wollen. Die können die 721 3932 anrufen und ihren Beitrag zum Thema leisten. Und wenn man Glück hat, kommt dann nachher so ein ganz buntes Kaleidoskop raus aus Schwachsinn, aus Dadaismus, aus wirklichen Ansagen und aus so Rumscharmiererei. Das ist ja auch schön. Würdest du mir noch kurz eine Bemerkung, bevor wir dann endlich zum Thema kommen, wir starten natürlich. Ja, Entschuldigung. Ja. Also diese Bemerkung würde sich dann auf Macht-Sinn beziehen, denn Dinge machen keinen Sinn. Sie haben Sinn, aber sie machen niemals, denn sie sind keine... Sie haben keine Möglichkeit, sie sind keine subjektive oder Subjekte, die dann eben dementsprechend irgendwelche Sachen machen können. Sie können nur haben oder nicht haben. Du sagst, aber sag mal so. Sinn. Willst du dich jetzt wirklich so eine Diskussion einlassen? Nein. Weißt du, mit wem du da redest? Jetzt geht's los. Ja? Also, und wie ist es mit Macht Spaß? Das allerdings schon. Das aber ist natürlich jetzt wieder sind doch keine wieder Subjekte. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ja? Prompt, fantastisch, vielen Dank. Also da werde ich mir drüber nachdenken müssen. In einer ruhigen Stunde. Ja, wobei das bezieht sich ja eigentlich, das war jetzt eigentlich natürlich auch fies, bezieht sich eigentlich eher auf Tätigkeiten, die machen Spaß. Aber, und nicht auf Dinge, oder? Fernbedienung macht Spaß, naja doch, stimmt schon wieder. Fernseher. Ja. Ja, gut, okay, führen wir jetzt nicht weiter. Gut. War aber ein Punkt, wo man nachdenken kann. Danke ich dir sehr dafür. Sowohl als auch sozusagen. Ja, ich habe ja jetzt nur rotzig schnell gekontert. Ja. Unfair. Okay, Michael. Vielleicht nimmst du dann in nächster Zeit irgendwann mal dazu Stellung oder so. Macht Spaß. Ich schreib mir das einfach mal auf. Ey, so viel auf einmal. Macht Spaß, macht dumm. Macht Sinn. Macht Sinn. Macht Sinn. Das ist ja das Hauptaugenmerk. Machtlos, machtlos. Machtlos. Da können wir wohl beide mitsprechen, oder? Du hast ja eine gewisse Macht, ich wohl weniger. Das stimmt. Also, da kannst du dann weniger mitsprechen, aber ich mehr. Na klar, mehr. Hier, wenn ich hier in so einem Mikrofon sitze, hast du gleich so Allmachtsgefühle. Da denkst du, also ab und an trudelt man so weg und denkt, man ist Gott. Nur weil man hier am Regler sitzt. Naja, letztendlich wirst du ja von den Leuten auch hochstilisiert zu Gott, wenn ich so höre. Naja, also, wenn ich auch daran denke, dass meine Leitungen, wie gesagt, alle Leitungen. Du arbeitest ja selber daran, dass also an der Hochstilisierung, war. Also, ich meine, wenn es die Leute nicht machen, dann mache ich es selber. Man gibt sich ja Mühe, ne? Ja, Michael? So, jetzt also zum Thema Macht. Denken, oder vielmehr für Denken, starkes Nachdenken. Konzentriertes, konsequentes Nachdenken, ja. Führt es dazu, dass man letztendlich an Selbstmordgedanken, zu Selbstgedanken kommt. Also ich bin der festen Überzeugung, ja. Ja? Ja, und zwar, wenn du jetzt einfach mal darüber nachdenkst, welchen Sinn das Leben hat, dann wirst du irgendwann an einen Punkt kommen, wo du sagst, eigentlich hat das Sinn, das Leben keinen Sinn. Ja, aber das ist ja noch kein Grund zum Selbstmord. Naja, die logische Konsequenz, du sagtest ja auch konsequentes Nachdenken, wenn das Leben keinen Sinn hat, ist die logische Konsequenz der Tod. Nee, ist es nicht unbedingt. Sondern? Die Frage ist, ob denn der Anspruch, dass Leben Sinn haben muss, ob denn der überhaupt stimmt. Also man kann sagen, Leben ist Leben. Und jetzt kann man sich die Frage stellen, muss Leben einen Sinn haben oder geht es auch, dass Leben keinen Sinn hat? Und mit einer gewissen Gelassenheit kann man auch sagen, ja, warum muss Leben eigentlich einen Sinn haben? Nur weil viele Dinge, mit denen man umgeben ist, einen Sinn hat, weil der Autoschlüssel einen Sinn macht, indem man ihn ins Auto steckt und damit das Auto zündet, oder weil, sagen wir mal, leckere Erdbeermarmelade Sinn macht, wenn man sie aufisst. Deswegen muss das Leben doch nicht auch gleich Sinn haben. Sollte doch aber schon, oder nicht? Naja, sagen möglicherweise. Wenn es keinen Sinn hat, wozu liebst du dann? Wenn es sozusagen unsinnig ist. Das wäre genauso, als wenn du eine Aussage machst, die unsinnig ist. Nee, die Unterstellung dabei ist doch, also jetzt reden wir ganz kurz über den Sinn des Lebens, aber darum geht es ja eigentlich nicht. Die Unterstellung ist doch eigentlich, dass das Leben auf irgendwas anderes zielt. So wie die Marmelade auf deinen Gaumen zielt und da irgendwie süße Geschmacksgefühle hervorrufen soll oder der Hammer auf den Nagel oder sagen wir mal die, immer das eine für irgendwas anderes eigentlich steht oder da ist. Ist das Problem beim Leben, dass es nur Sinn macht, jetzt kommen wir doch auf die Sinnfrage, wenn es für sich selbst funktioniert. Wenn du jetzt versuchst, das Leben immer für irgendwas anderes zu beziehen, dann brauchst du Gott. Und dann hat dein Leben Sinn, wenn du an Gott glaubst. Dann habe ich wiederum verloren. Dann macht es darin Sinn. Aber wenn du jetzt nicht an Gott glaubst und dich jetzt nur ums Leben kümmerst, dann weißt du nicht, worauf du das Leben beziehen sollst. Worauf soll man das jetzt beziehen? Woraus jetzt gewissermaßen Sinn zu holen wäre. Und wenn da nichts ist, worauf man es beziehen kann, dann kann die eigentliche Antwort nur die sein, dass man das Leben auf sich selbst bezieht, also auf sich, der das lebt, und auf das Leben an sich, und dass der Sinn des Lebens im Leben liegen muss. Aber nicht irgendwo anders. Gute Antwort, soweit war ich nun auch schon. Nur, dann musst du herausfinden, welche Dinge für dich zum Leben dazugehören, welche Dinge dein Leben ausmachen. Ja, die Arbeit kann man nun wieder auch nicht abgeben. Also man kann sie abgeben. Man kann sie an Gott abgeben, an die Kirche abgeben, an eine Partei abgeben, an eine bestimmte Weltanschauung abgeben, an eine Literatur. Hilft einem sehr. Aber wenn man sich darum jetzt alles nicht kümmert, weder in der Partei noch in der Kirche ist, dann muss man anfangen, wirklich richtig ernsthaft selber nachzudenken. Also möglicherweise auch, wenn man in der Partei und in der Kirche ist. Sollte man auch, wenn man ist, denke ich. Ja. Das ist natürlich immer der Fluch, dass man ums Nachdenken nicht herumkommt. Andererseits, wenn man erstmal anfängt nachzudenken, wird man sofort unglücklich. Na gut, aber Nachdenken hilft ja nun zum Beispiel beim Sinn des Lebens finden herzlich wenig. Ja. Denn nur das Nachdenken führt zum Grübeln. Man sollte doch vielmehr dann ausprobieren. Ich wollte nochmal aber auf meine eigentliche Frage zurückkommen. Dass, wenn jetzt irgendein Unglück oder ein Leiden oder Schmerzen, wenn die jetzt so also quasi Sinn machen, sich ganz logisch herleiten, dass es ja nicht anders kommen konnte, wäre das sowas für dich beruhigend? Also der Gedanke, du hast Rückenschmerzen und jetzt versichert dir jemand, ja, das geht ja nicht anders, weil du gewissermaßen erst seit 50.000 Jahren quasi als Gattung aufrecht läufst und du bist ja nicht eingestellt auf aufrechtlaufen und von daher musst du Rückenschmerzen haben. Kann dich das mit den Schmerzen versöhnen? Du solltest dann auch an andere Sachen denken. Es geht ja nicht nur um Rückenschmerzen. Nee, bleib mal. Lass mich doch bitte erklären. Warte mal, ich wollte dich erst einfach mal fragen, ob dich so eine Erklärung, die ja nicht weiterhilft, die an den Schmerzen nicht ändert, ob die dir das Leben versöhnt, also ob die dich dann mit diesen Schmerzen quasi versöhnen kann. Ja, und die sind auch wichtig. Ja? So, kann dich. Jetzt, ach, ist ja schon. Gut, ja, und jetzt bist du wieder dran. Ja? Okay. Also, wenn du Kopfschmerzen hast, wenn du Rückenschmerzen hast, wenn du, wie auch immer, irgendwelche Schmerzen hast, wie dir der Körper damit zeigen, Sekunde mal, du hast irgendwo ein Problem. Diese Schmerzen sind ja da, um letztendlich dafür zuzuführen, dass du reagierst auf diese Schmerzen. Wenn du Schmerzen im Knie hast, humpelst du automatisch. Du versuchst diese Schmerzen zu umgehen. Ist schon klar. So, wenn du jetzt Rückenschmerzen hast, heißt das doch eigentlich, oder sollte das doch eigentlich von deinem Körper her jetzt mal so banal gesprochen, will dir dein Körper sozusagen damit sagen, pass mal auf, schraub mal ein bisschen zurück und sei mal ein bisschen vorsichtiger mit mir, du brauchst mich noch eine Weile oder ich mach weiter in Terror. Naja, du hast jetzt meine weitgreifende Erklärung nicht richtig verstanden oder akzeptierst sie nicht. Es geht ja jetzt nicht darum, dass man irgendwas ein bisschen falsch macht und es anders macht und dann wird erledigt, sondern dass man jetzt, sagen wir mal, Rückenschmerzen hat, wirklich aus dem Grund, weil die Menschheit aufrecht geht seit 50.000 Jahren oder seit 100 Jahren und gewissermaßen in der Art und Weise, wie sie lebt, Rückenschmerzen im Grunde nicht zu vermeiden sind. Also nicht, leg dich jetzt mal 10 Minuten hin oder sitz gerade oder fahr nicht so viel Auto oder jemand ein bisschen Liegestütz machen, sondern ebenso grundsätzlich, das ist eben so. Bist du denn nicht eher der Meinung, dass du da zu weit in die Vergangenheit zurückgreifst? Nee, habe ich gar nicht gerade gelesen, hat mich sehr überzeugt. Ah, daher. Gerade gelesen hat mich überzeugt, aber vielleicht ist auch dieser Schriftsteller nicht gerade. Nein, das war kein Schriftsteller, das war irgendein Evolutionsbiologe oder irgend so was elaboriertes. War aber schon ganz interessant. Wenn er hat, sollte er doch wohl irgendwo auch schriftstellerisch in irgendeiner Weise tätig geworden sein, um dann doch dieses. Nein, ich meine, das war jetzt kein Ausdenkungsschriftsteller, sondern das war schon ein Wissenschaftler, ja, der das einfach irgendwie sagt, wenn man sich jetzt das menschliche Skelett ankickt, dann ist es nicht gerade dafür eingerichtet, dass sie auf zwei Beinen rumlaufen. Hm. Und das hat zur Folge so und so. Hm. Tja, kann ich so eine Erklärung glücklich machen oder mit Rückenschmerzen versöhnen? Du brauchst jetzt nur Ja oder Nein sagen? Ja oder Nein? Ja. Kann dich versöhnen. Großartig, wunderbar. Jemand, der durch Einsicht ins Leiden sich mit dem Leiden versöhnt. Michael, ich danke dir für deinen Anruf. Ich danke dir. Tschüss. Tschüss. So, jetzt hören wir The Bionaut. Och, schicke Musik, die man live zelebriert am Karfreitag im großen Haus der Volksbühne mit Otekre und lauter irgendwelchen DJs, die vorher und zwischendurch und hinterher und Aftershow-mäßig Party und Programm machen. Wem so was gefällt oder wer einfach denkt, ach, Karfreitag ist eigentlich ein Puh, was soll man da machen? Der kann ja jetzt erstmal genau zuhören, das quasi Vorkosten checken und kann sich dann immer noch entscheiden, möglicherweise in die Volksbühne zu gehen. Schon prima Musik, Bionaut. Wenn man denn so da sitzt und vielleicht nicht so ganz bei Sinnen ist, dann kann das durchaus Spaß machen. Also auch wenn man bei Sinnen ist, aber... keine Interesse an den Nachrichten hat, der kann in der Zwischenzeit ein bisschen mit einem halbautomatischen Anrufaufzeichner schäkern. Der hat die Telefonnummer 721 39 32. Das soll jetzt nicht der Desorientierung und der Ablenkung von wichtigen politischen Zusammenhängen dienen, sondern war einfach ein Hinweis zur praktischen Nutzung des Mediums Radio. Man kann ja auch die Nachrichten hören und gleichzeitig beim halbautomatischen Anrufbeantworter anrufen. 721 39 32 in Potsdam. Ihr müsst keine Angst vor dem haben. Der hat gerade sich bei mir beschwert, dass sie alle gleich auflegt. Da kurz anruft, dann sagt er was und dann kriegt er einen Schreck. Muss man keine Angst haben. Der ist ganz weit weg. Der sitzt in Potsdam. Der kann nicht beißen. Oder euch irgendwie anders wehtun. So, 23.30 Uhr. Info. Abbau. Das Konzept der beiden Ruhrkonzerne Krupp und Thyssen für eine gemeinsame Stahlgesellschaft soll 8.000 Arbeitsplätze kosten. Darüber informierten heute die Unternehmensvorstände, Betriebsräte und die Gewerkschaft. Die IG Metall kündigte massiven Widerstand gegen diese Pläne an. Mission: Militärexperten aus 6 europäischen Ländern sind heute nach Albanien geflogen, um den Schutz von Hilfslieferungen zu erkunden. Ab morgen wollen sich die EU-Vertreter ein Bild über die Notlage der Bevölkerung machen. Italien und Frankreich schickten bereits Hilfsgüter. Zwischenfall: Eine holländische Journalistin ist heute in Südalbanien angeschossen und lebensgefährlich verletzt worden. Laut Augenzeugen wurde die 32-Jährige unter Feuer genommen, als sie telefonierte. Wer geschossen hat, ist unklar. Hilferuf: In Bulgarien hat sich die Versorgungslage drastisch verschlechtert. Humanitäre Hilfe für die notleidende Bevölkerung werde immer dringender, erklärten Hilfsorganisationen heute in Köln. Nach Schätzungen leben 90% der Bevölkerung unter dem Existenzminimum. Helikopterunglück: In Hessen ist heute ein Bundeswehrhubschrauber abgestürzt. Beide Piloten kamen ums Leben. Über die Unglücksursache ist bislang nichts bekannt. Sport. Eishockey: Im Playoff-Halbfinale spielten am Abend Kassel Huskies Eisbären Berlin 4:2 und Adler Mannheim EV Landshut 7:5. Wetter. Im Fritz-Heide-Land am Abend und auch in der Nacht gering bewölkt und trocken bei -1 bis -4 Grad. Und morgen, wenn ich mich richtig erinnere, soll es wärmer werden, um die 10 Grad. Haben wir eigentlich Verkehr, Matthias? Oder also, brauche ich jetzt so Alarm machen? Oder? Oi, oi, oi, oi, mein Lieber. Haben wir Verkehrsmeldungen? Nein. Haben wir keine. Dann würde ich das gerne mal sagen. Verkehr. Liegen wir uns zur Die Zeit Polizei hat keine Störung mitgeteilt. Weiterhin gute Fahrt. Schade, ich wollte selber gerade sagen, liegen wir uns keine Meldung vor. Das macht ja auch mal so ein bisschen allwissenden Eindruck. Das war ein Fritz-Kurzinfo mit Matthias Kerkhoff. Hat dir du gesagt? Ja. Danke, Matthias. Ja, tschüss. Bitte. So, haben wir die Taste jetzt gefunden? Da fehlt noch ein kleines Wörtchen, bevor wir uns hier verabschieden. Danke, Matthias. Bitte. The Crazy World of Fritz präsentiert den Mann mit dem Brett. Entschuldigung, es muss heißen, den Mann mit dem Waschbrett. Peter Andre. Peter Andre, live in Berlin. Sonntag, 13. April im Huxleys. Gestrafft, gebräunt und geölt von Fritz. Ja, wenn schon live, dann könnte das eigentlich, denke ich mir, auch Georg Kreisler sein, oder? Sagt sich alles selber an. Muss ich gerne erklären, den Song. Wir wollen nun zur guten Stund ein Wanderliedchen singen. Von Tal und Berg und Himmelswerk in Wald und grüner Flur. Dies Wanderliedchen soll euch allen Freude bringen. Oh, schätze es und setze es in Einklang mit Natur. Eine Wanderniere wandert durch die Welt. Hollari, heio, hollari, heio, denn nun ist sie nicht mehr ständig angestellt. Die Rippenzwerchfell ein, über Stock und Gallenstein, größte Stelle, eine Zelle auf dem rechten Hüftenbein. Und dann heiter, gleich weiter, Halleria, heio. Bei der Gabel unterm Nabel steht sie still. Halleria, heio, weil sie dort ihr Nabelfrühstück essen will. Halleria, auf der Milze wächst ein Pilz, auf der Leber sitzt ein Fleck und die Lunge, Junge, Junge, ist zum größten Teil schon weg. Aber heiter, immer weiter, Halleria, heio. In der Halle links der Galle zahlt sie Maut. Halleria, heio, Halleria, heio. Und sie sieht ein Stückchen Himmel durch die Haut. Halleria, einem dringenden Bedürfnis konnte sie dort nicht widerstehen. Einen Knochen namens Jochen hätte sie beinahe übersehen. Aber heiter, immer weiter, Halleria, heio. Ringsumher war plötzlich alles still und stumm. Halleria, heio, nur ein Blutkörperchen flüsterte, warum? Halleria, heio. Auch der Magen schien zu sagen, gute Nacht, ich geh zu Bett. Selbst das Herz war still und lag ein bisschen schief in seinem Fett. Nur die Niere wandert heiter, immer weiter, denn das Wandern ist der Niere, Niere Lust. Mit Geschwadern feiner Adern durch die Schwärme der Gedärme, über Knochenmark und Schulterblatt zur Brust. Immer weiter, immer weiter, Holleria. Georg Kreisler mit Sachen, die man sich nur in Österreich ausdenken kann, wie Monty Python eben nur aus England kommen können. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Als erstes würde ich ganz gerne das Thema ansagen. Ich habe mich jetzt entschlossen, das in zwei Fragen zu formulieren. Habe anderthalb Stunden dazu gebraucht. Tut mir leid, aber ich denke, das ist natürlich durchaus so einer Sendung angemessen, dass die Hörerschaft gewissermaßen an der Themenformulierung mitarbeitet. Inzwischen habe ich mich auf die Fragen eingeschossen. Kann Logik mit Leiden versöhnen? Ich weiß, das ist eine sehr abstrakte Frage, aber kann man ein bisschen nachdenken. Vielleicht fällt einem was dazu ein. Und die andere, die Alternativfrage wäre natürlich, die ist nicht weniger abstrakt und nicht weniger leicht zu beantworten, führt konsequentes Nachdenken notwendigerweise zu Verzweiflung. Zwei Fragen, denen ihr euch jetzt ausgeliefert seht. Wenn ihr euch dazu Gedanken gemacht habt oder Beiträge dazu habt, dann habt ihr zwei Möglichkeiten, diese zu artikulieren, nämlich einerseits den halbautomatischen Anrufaufzeichner, muss ich ja mal sagen, Anrufaufzeichner anzurufen. Da könntet ihr eine Ansage machen, wenn hier unter Umständen besetzt ist und ihm da aufs Band sprechen. Eure Beantwortung einer dieser beiden Fragen, der halbautomatische Anrufaufzeichner, hat die Telefonnummer 721 39 32 in Potsdam, 721 39 32. Ansonsten, wer versuchen will, dir direkt durchzukommen, der müsste sich an die Telefonnummer wenden. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer Vorwahl 0331 für Potsdam 74 81 110. Und hier haben wir einen jungen Menschen, der genau das gemacht hat. Tag, wer bist denn du? Hi, hier ist Matthias. Tag Matthias, welche Frage liegt dir denn näher? Ja, die einfache, konsequentes Nachdenken. Ob konsequentes Nachdenken zu Verzweiflung führt? Jupp. Ja, übersetzt natürlich eher so über grundsätzliche Sachen. Wobei ja auch irgendwie tropfende Wasserhähne durchaus zu Verzweiflung und das Nachdenken darüber führen kann. Oh ja. So. Ich würde sagen, führt auf alle Fälle zu starker Verzweiflung, konsequentes Nachdenken. Wann hast du denn das letzte Mal konsequent nachgedacht und warst dann im Anschluss gleich verzweifelt? Oh, das ist schon einige Wochen her. Oh, das ist schon lange her. Matthias, wie alt sind wir denn? Ein bisschen älter als ein paar Wochen, oder? Jo, 20. 20? Kannst du dich noch erinnern an die Frage, über die du dann nachgedacht hast und die dich dann in solche in Abgründe... Oh, ich glaube, das war gerade diese alte Diskussion über den Sinn des Lebens. Was? Du kannst mir nicht erzählen, dass du dich echt hingesetzt hast und über den Sinn des Lebens nachgedacht hast. Das glaube ich niemandem. Ja, doch. Nee, der Sinn des Lebens... Unter Drogen? Ja, ich war gerade so eine Depri-Phase und da... Na, da sollte man aber keine Drogen nehmen. Nee, das kam erst durch die Drogen. Deshalb musste die ich Depri-Phase. Ah ja. Stunden. Und hat sich dann durch die Drogen irgendwie eine Antwort ergeben oder ist es dann auch in schierer Verzweiflung geendet? Ja, das ist dann halt in der Verzweiflung geendet, dass ich halt keinen Sinn gefunden habe und weiß ich nicht. Wo hast du jetzt keinen Sinn? Wo hast du jetzt keinen Sinn gefunden? Im Leben überhaupt oder in deinem Leben? Naja, im Leben allgemein. Und wenn du jetzt dich auf dein Leben beschränkst? Ja, da ist eigentlich auch kein Sinn drin. Da ist auch kein Sinn drin. Was lässt dich denn stärker verzweifeln? Der fehlende Sinn in deinem Leben oder der fehlende Sinn im Leben überhaupt? Eigentlich eher im Leben überhaupt. Das heißt, wenn das Leben überhaupt einen Sinn hat, dein Leben aber keins, dann wärst du glücklicher? Nee. Na doch. Kannst du mir nicht erzählen. Wenn dein Leben keinen Sinn hätte und ringsrum hat überall das Leben immer Sinn? Sinn? Oder wärst du glücklich? Nee. Ja, na klar, dann kann ich mir wie immer noch die Scheibe Spaß abschneiden. Die ich zum Überleben brauche. Wie verhält sich denn Spaß und Sinn des Lebens zueinander? Tja, sagen wir mal so, ja, ich würde sagen, die haben beides eigentlich weniger mit was miteinander zu tun. Eigentlich sehr mehr so, laufen mehr so nebeneinander. Das heißt, Spaß täuscht über den fehlenden Lebenssinn hinweg. Genau. Das heißt, ehrliches Leben darf keinen Spaß machen. Das würde ich nicht sagen, aber. Oder ist nicht vielleicht Leben, was Spaß macht, sinnvoll? Nee, würd ich nur nicht wieder unbedingt behaupten, aber... Was ist denn der Unterschied zwischen Spaß machen und Spaß haben? Tja... Also ich meine jetzt nicht ein Späßchen machen. Ja klar, weiß ich nicht, also Spaß haben, weiß ich nicht, da will man über irgendwas hinwegkommen. Spaß also haben ist ja eher so sich. Fun und Party und mal ordentlich einen drauf machen. Mhm, ja und... Und Spaß machen, gibt's nicht Sachen, die dir Spaß machen? Na doch. Warten. Einige. Warten. Na, Musik hören zum Beispiel oder so. So einfache Sachen halt. Gibt's so Sachen, wo du richtig was machst und das macht Spaß? Hm. Also Musik hören ist ja eher so sitzen und dann passiert da drüben irgendwas. In der Musikanlage oder da vorne stehen welche auf der Bühne oder so. Na, eigentlich schön, ja. Gibt nichts, was du machst, was dir Spaß macht? Nö. Also, Mann, da ist aber echt Verzweiflung angesagt. Ja, ne. Ja, ich hätte ja jetzt Jan irgendwie geholfen, sagen wir, weniger verzweifelt zu sein, aber das will sich mir als Jan nicht möglich darstellen. Au, Matthias. Na gut. Naja, mein letzter Rat wäre vielleicht, du musst irgendwas anders machen. Und was? Nee, das ist ja nicht die Frage, was, sondern die Betonung, die du auf machen. Ja. Machen kann man viel. Bloß ob es einen so weit bringt. Nee, man muss erst mal machen, dann merkt man, ob es bringt. Naja, gut. Matthias, ich danke dir für deinen Anruf. Jo, tschüss. Eieiei. Das blanke Elend kam da aus dem Telefonhörer. Hallo, wer bist denn du? Ja, ich bin der Volker aus Neukölln. Du bist der Volker aus Neukölln? Genau. Ach siehst du, da musste der Markus vorhin hin. Ja. Und Markus oder ja, irgendein Markus, der irgend bei einem Marco oder irgendwie so komische M&M. Nee, Markus bei Micha. Marco bei Micha. Echt, ich kenne Marco. Der ist jetzt gerade im Prenzlauer Berg und muss eigentlich nachher nach Neukölln. Na, sowas. Aber jetzt muss der da schlafen. Ja. Weil er nachts nicht mehr zurückkommt. Hast du eigentlich ein Auto? Würdest du den abholen können wollen? Nee, ich habe keinen Führerschein leider. Eieiei. So faul gewesen bis jetzt. Oh ja, na, das ist doch aber auch sympathisch. Ja. Ja, ich wollte mich eigentlich zur zweiten Frage äußern, von wegen konsequentes Nachdenken führt zu Verzweiflung. Da bin ich eigentlich gegenteiliger Ansicht. Ja? Dass konsequentes Nachdenken eigentlich mehr zu den positiven Seiten des Lebens bringt. Ach, das ist jetzt auch deine unmittelbare Erfahrung. Ja, auf jeden Fall. Wie alt bist denn du? Ich bin 21. Du bist 21, was machst du so beruflich? Ich bin Student. Du bist Student, was studierst du? Ja, eingeschrieben. Theologie. Soziologie. Ja. Soziologie. Aber ich werde mich jetzt im Sommer mehr Grafikdesign wenden. Grafikdesign. Mhm. Aha, was hat den Sinneswandel bewirkt? Ja, langes Nachdenken. Ja. Ehrlich? Ja. Das klingt ja doch eher, wie wenn da niedere Motive drin kämen. Hm? Das klingt ja doch eher, wie wenn, sagen wir mal, niedere Motive, zum Beispiel Geld verdienen, deinen Berufswunsch verändert hätten. Ach nee, das ist eigentlich weniger. Nee? Ab und zu hat man ja so kleine Tiefphasen und da macht man sich viel Gedanken von wegen Sinn des Lebens und so. Eieiei, jetzt hört auf mit Sinn des Lebens, darüber möchte ich nicht reden. Nee, da möchte ich auch nicht drüber reden. Ich finde, der sollte sowieso tabu sein, der Sinn des Lebens. Oder, findest du nicht? Ja, das ist... Also irgendwie ist es aber auch ein bisschen... Finden, ja, denke ich auch, aber irgendwie ist es auch ein bisschen anmaßend, wenn hier immer so jeder kommt so daher und denkt, der muss sich zum Sinn des Lebens artikulieren, oder? Das ist ja auch eine populäre Frage. Ja, also diese Popularität ist es, die mir Angst macht und die mich dieser Frage überhaupt misstrauen lässt. Das ist sicherlich ein Zeichen jetzt unserer Generation, dass man halt schon so viel erreicht hat und sich nicht mehr unbedingt um sein Essen jeden Tag kümmern muss, dass man sich anderen Fragen zuwenden kann. Ach so, du meinst, dass man jetzt gewissermaßen in einer Zeit lebt, wo eigentlich, sagen wir mal, viele so menschliche Energie oder Kopfkapazitäten frei sind? Und ja, die jetzt so, die so rumschweifen, weil sie nicht mehr beschäftigt sind, damit Feuer zu machen, Bären zu sammeln, Tiere zu jagen und so. Ja, ganz sondern genau. Das funktioniert alles automatisch. Selbst der Müll hat also der Müllschlucker ist erfunden, sodass der Weg nicht mehr allzu weit ist. Und jetzt sitzt man da und ist alleine mit sich, seinem Nachdenken und dem Fernsehgerät. Ja, ganz so drastisch nicht, aber bevor man sich die Frage des Sinn des Lebens stellt. Stimmt, kann. Das habe ich jetzt extrem drastisch formuliert, gerade der Begriff Fernsehgerät. Ja, ganz so schlimm ist es ja doch nicht mit allen. Gut, darum reden wir jetzt nicht über den Sinn des Lebens. Du hast jetzt irgendwie nachgedacht und eigentlich eine positive Wendung gefunden. Zumindest was jetzt dein unmittelbares Leben betrifft. Ja, genau. Ja. Denn durch konsequentes Nachdenken kommt man ja irgendwann darauf, dass es gar keine allgemeine Antwort auf die Frage gibt nach dem Sinn des Lebens und dass man sich dann... Die wollen wir sowieso draußen lassen. Worüber hast du jetzt genauer nachgedacht? Ja, was ich konkret mit meinem Leben anfange und wie ich glücklich werde zum Beispiel. Ach, das ist ja dann doch aber eher so praktisches Nachdenken, oder? Ja, dadurch kommt man ja durch das generelle Nachdenken. Also so Organisationsnachdenken eigentlich. Ja, mehr oder weniger. Ja, resultiert dann immer in so, sagen wir mal, Arbeitsplänen. Man nimmt sich vor, man muss das machen, das machen, das machen, das machen. Und wenn man das macht, kann man ja auch durchaus glücklich sein, oder? Ja, mehr oder weniger. Also mehr nach den Ursachen forschen. Ja. So, was macht mir Spaß, was erfüllt mich und wie finde ich meinen persönlichen Sinn? Ja, das ist doch jetzt aber eher so eine Art Nachdenken, sagen wir mal, wenn man das jetzt flächenmäßig definieren würde, ungefähr mit einem Grundriss, so mit einer Grundfläche von einem Quadratmeter, was man jetzt immer so unmittelbar an Platz wegnimmt, oder? Nee, nicht unbedingt. Nee? Na, wenn man jetzt aber mal über eine Fläche nachdenkt von, sagen wir mal, 800 Quadratkilometern, ja, dann kommen ja doch so Gegenden, sagen wir mal, in Betracht, mit denen man jetzt auch nicht unmittelbar viel zu tun hat, sagen wir so Albanien. Ja, auf die hat man auch oder, keinen Einfluss. Oder so, auf die hat man ja keinen Einfluss. Aber wenn man jetzt anfängt, über sowas nachzudenken, ist das nicht schrecklich? Ja, sicher ist das tragisch. Aber ich muss ja auch sehen, was ich leisten kann, um irgendwas zu verbessern. Und da ist ja der Spielraum irgendwann begrenzt. Und da meinst du konsequent, gutes Grafikdesign machen könnte möglicherweise so auch Auswirkungen bis nach Albanien haben? Nicht direkt, aber sagen wir sehr, sehr, sehr, sehr vermittelt. Ja, könnte auch Auswirkungen bis nach Albanien haben, wenn ich da irgendeinen Durchbruch schaffe, zum Beispiel in dem Bereich Grafikdesign. Nee, ich meine das jetzt ja nicht so unmittelbar, selbst wenn du keinen Durchbruch schaffst, sondern wenn du jetzt einfach der Tätigkeit, die du erlernst oder erlernt hast, eifrig, aufmerksam und ordentlich nachgehst. Ja, aber ich muss ja irgendwann auch gucken, was ich für mich schaffen will, für mich persönlich. Und da habe ich halt irgendwann beschlossen, dass ich auf globalpolitische Dinge keinen Einfluss nehmen möchte, sondern lieber mein eigenes Leben in den Griff kriegen möchte. Ja, also denke, meinte ich ja, irgendwie die Reduktion des Nachdenkens auf eine Fläche von einem Quadratmeter. Ja, so ausgedrückt könnte man das sagen. Ah ja. Naja, ein anderes hässliches Wort wäre jetzt, sagen wir mal, Egoismus. Oder? Ja, aber der Egoismus ist ja notwendig zum Überleben. Ja, aber ist einzig Egoismus notwendig? Das kommt darauf an, wie man Egoismus definiert. Also Egoismus ist ja ein Teil eines guten Charakters auf jeden Fall. Dass man sieht, was für Möglichkeiten man hat und was für Möglichkeiten man halt nicht hat. Naja, es gibt ja sicher so, sagen wir mal, den auf sich selbst bezogenen Egoismus und den auf andere bezogenen Egoismus. Wie und auf andere jetzt, dass man sich selber in anderen verwirklichen kann. Naja, nee, dass man sagt, der auf sich selbst bezogene Egoismus ist, dass man jetzt über seine Möglichkeiten und seine Interessen und all dem nachspürt und versucht, das irgendwie möglichst freizusetzen und gut zu realisieren. Das ist jetzt der unmittelbar auf sich selbst bezogene Egoismus. Ja, dann wird man ja aber in diesem Tun und in diesem Nachdenken, nee, das ist nur die eine Seite, wird man ja konfrontiert mit anderen Leuten. Ja. Und da artikuliert sich ja Egoismus doch oft in sehr hässlicher Art und Weise, dass man sagt, icke und nicht der. Das ist ja auch eine bestimmte Form von Egoismus. Naja, Egoismus ist ja auch ein bisschen eingeschränkt. Es ist ja, der Charakter besteht ja nicht nur aus Egoismus, sondern auch aus anderen Eigenschaften. So aus Mitmenschlichkeit zum Beispiel. Dass man halt sich selber gut fühlt, wenn man anderen Leuten hilft oder sowas. Ja, aber wenn es jetzt bloß darum geht, dass jemand anders 1000 Mark mehr verdient, dann ja, hat das noch was mit Mitmenschlichkeit zu tun? Ja, aber Geld ist immer so eine Sache. Von wegen 1000 Mark verdienen, da reduzierst du das Leben ja auf einen ganz schön kleinen Teil. Naja, aber sagen wir mal, da steht ein Grafikdesignerstuhl und davor stehen zwei Grafikdesigner. Ja. Ja, einer kann sich da nur aufsetzen. Tja, so ist das halt im Leben. Es gibt halt auch Dinge, an denen man nicht ändern kann. Dann ist ja der Egoismus, also dann würde, sagen wir mal, dann wäre die Einsicht wahrscheinlich nicht besonders ausgeprägt, zu akzeptieren, zu sagen, der andere ist besser, soll der sich da hinsetzen, wenn man selber die Möglichkeit hätte. Ja, das ist halt dann, wo Egoismus und Vernunft aufeinanderprallen und man sich dann für das entscheiden muss. Kennst du irgendjemanden, bei dem da die Vernunft siegt? Ja, die Vernunft wäre natürlich, dass man sich selber draufsetzt. Nee, der Egoismus ist es, der sich selber draufsetzen lässt. Ja, der Egoismus. Die Vernunft würde vielleicht sagen, der Bessere soll sitzen. Nee, die Vernunft, die bezieht sich ja erstmal darauf, dass man selber auch Geld verdienen muss, um zu leben. Mein Lieber. Jetzt versuchst du aber deinem Egoismus ein Vernunftmäntelchen umzuhängen. Das will nur nicht recht passen, habe ich den Eindruck. Ja, das ist ja auch ja, das ist der studierte Soziologe, der kriegt da noch die Vernunft unter, wo es um blanken Egoismus geht. Na, ich denke halt einfach, dass ich, wenn ich eines Tages vor der Möglichkeit stehe, dass ich den Stuhl besetzen kann, dass ich auch der Beste für die Situation dann bin. weil ich denke, dass ich der bin, der die visionärsten Ansichten hat, zum Beispiel von Grafikdesign. Und da wäre es am vernünftigsten, wenn ich mich selber drauf setze. Hast du dich schon mal, so sagen wir mal, mit der Möglichkeit versucht, vertraut zu machen, dass du dir unter Umständen was vormachst? Nee, nicht was vormachen, sondern einfach nur positiv denken. Und meinst du, dass Positivdenken wirklich positiv ist oder es vielleicht manchmal auch sehr abstoßende Züge haben könnte? Inwiefern abstoßend? Naja, das positiv, also auf Deibel komm raus, positiv denken möglicherweise jetzt bloß dazu dient, sich mit sich selber nicht beschäftigen zu müssen? Nee, das auf keinen Fall, weil das was ist, was aus mir selber rauskommt, was Positives. Wenn man sich selber reinhorcht und dann der Stimme seines... Naja, aber nehmen wir mal an, du bist jetzt, sagen wir mal, wenn es so eine Positivskala gibt, von 0 bis 1, ja, dann bist du jetzt 0,3 positiv, also plus 0,3. Ja, aber positiv denken heißt ja immer 1, 1, 1, 1. Verstehst du, immer Maximum. Das heißt ja positiv denken. Nee, das heißt nur seine Möglichkeiten... Positiv denken heißt doch nicht 0,3. Plus 0,3 denken hieß ja realistisch denken. Ja, realistisch schon, aber ich denke auch, dass ich mich so gut mit der Materie bis jetzt befasst habe, dass ich da auch sehr geeignet bin dafür, in dem Fall, für den Posten. Matthias! Heißt du Matthias? Nee, Volker. Das ist bitter, oder? So fängt es an, ey. Das Leben ist manchmal so hart und so ungerecht. Volker, ungerecht. Naja, jemand, der Matthias heißt, sich so überzeugend zu präsentieren, jemand, der Volker heißt und sich so überzeugend zu präsentieren weiß, wird dann Matthias genannt. Ist doch schrecklich, oder? Ach, naja. Aber du siehst, wie ungerecht das oft zugeht im Leben. Merken. Ich danke dir und beneide dich um dein Selbstbewusstsein. Jo, alles klar. Schönen Abend. Think positiv. Jo. Vielen Dank. Tschüss. Weil ich weiß jetzt nicht, ob das was mit positiv denken zu tun hat. Aber Johnny ist im Urlaub in Spanien. Das Wetter wird schön. Die Leute machen jetzt sowieso Urlaubspläne. Und wo Johnny schon in Spanien ist, dachte ich, schicke ich ihm da eine Musik hinterher. Die hat jetzt, doch, ein spanisches Lied. Eins der großartigsten, gesungen von einem großartigen Künstler, Ernst Busch. Genossen im Graben, singt alle mit, lasst schweigen die anderen Lieder. Wir singen das Lied der Jarama-Front, wo gefallen so viele Brüder. Mit Tanks und mit Fliegern, so griff fangen sie an, wir hatten nur Mut und Gewehre. Wie viele auch fielen an unserem Damm, zerschellten die Legionäre. Die Granaten, sie rissen in unsere Reihen, so manche blutende Lücke. Wir deckten die Straße, wir schützten Madrid, wir hielten die Arganda-Brücke. Jetzt blüht wieder Mohn im Jarama-Tal und blüht vor unserem Graben. Wie ein blutroter Teppich bedeckt er das Land, wo so viele der Besten begraben. Aber später und immer und überall, wenn Arbeiter sitzen beisammen, wird erklingen das Lied der Jarama-Schlacht, wird zum Kampfe die Herzen entflammen. Und einmal dann, wenn die Stunde kommt, da wir alle Gespenster verjagen, wird die ganze Welt zur Jarama-Front. In den Februartagen. Ach Ernst, Mensch, manchmal laufen die Sachen doch ein bisschen anders. Da sitzen beisammen die Arbeiter in Mallorca und singen ganz andere Lieder. Kann man auch nichts machen, so ist das Leben. Wollen wir nicht drüber nachdenken oder wir werden verzweifelt oder ich weiß nicht, ob es so sein muss. Ihr könnt jetzt hier anrufen, 74 81 110 in Potsdam, Tag, wir wissen nur. Oder ihr könnt hier an den halbautomatischen Anruf an den Aufzeichner wenden. Der hat die 721 39 32. 721 39 32, hallo. Hallo. Wer bist du? Diana. Diana. Ja. Diana. Ja, auch Göttin der Jagd. Göttin der Jagd. Oder Lady Di. Oi, oi, oi. Ja. Ja? Anruf heute. Und endlich getrennt vom Segelohrchen Prinz Charles. Ja, den wollte ich nicht mehr. Den wolltest du nicht mehr. Für welche der beiden Fragen hast du dich denn jetzt entschieden? Kann Logik mit Leiden versöhnen oder führt konsequentes Nachdenken zu Verzweiflung? Nee, ich würde doch die erste nehmen. Kann Logik mit Leiden versöhnen? Kann Logik? Ach, schön. Mhm. Nee, also schön, dass du die Frage nimmst, ja. Und zwar ist mir da ein Spruch von Thomas von Aquin eingefallen oder besser gesagt, ich habe ihn mal rausgesucht, weil er mir so gut gefällt. Und bist du auch so eine Sprüche-Rausschreiberin? Nee, eigentlich nicht. Also ich notiere mir nur wirklich die, ja, die mir besonders gefallen oder ja, aus denen ich vielleicht auch ein bisschen was fürs Leben mitnehmen kann, sozusagen. Ja. Ich lese ihn einfach mal vor, ja? Lieber Gott, gib mir alle Gelassenheit, die Dinge, die ich nicht ändern kann, zu akzeptieren. Die Mut, jene zu ändern, die ich ändern kann und die Weisheit, das eine von dem anderen zu unterscheiden. Also und ich denke, ja, das ist jetzt halt auch so, dass Logik mich, also wenn ich irgendwas ganz logisch finde. Halt, warte mal, kann ich schnell noch dazwischen gehen? Aha. Was ist denn jetzt für dich das größte Problem von diesen drei Tugenden, die Thomas von Aquin nennt? Die Gelassenheit, der Mut oder die Weisheit? Wo liegt denn da für dich der Hund begraben? Lies ihn ruhig nochmal vor, den Spruch. Also lieber Gott, gib mir alle Gelassenheit, die Dinge, die ich nicht ändern kann, zu akzeptieren. Den Mut, jene zu ändern, die ich ändern kann. Und die Weisheit, das eine von dem anderen zu unterscheiden. Dann nehmen wir das mal langsam durch. Hast du so die Gelassenheit, Dinge zu akzeptieren, die nicht zu ändern sind? Denke ja. Und denkst du, dass du den Mut hast, Dinge, die zu ändern sind, zu ändern? Nee, den eher nicht. Da schon nicht. Aha, da kommst du schon ins Schleudern. Und jetzt aber, also aus meiner Sicht der Entscheidende, die, die Weisheit zwischen Besen zu unterscheiden. Ja, denke ich auch. Ja, klar, das ist natürlich schon das Entscheidende. Ne? Wenn ich in der Lage bin, zwischen beiden zu unterscheiden, kann, habe ich ja erstmal eine Handlungsmöglichkeit. Ne? Also ich kann halt sehen, was ich mache. Ne? Ich kann mich also, entscheiden, feige oder gelassen zu sein. Ja, stimmt. Also... Ja, ich denke, also ich bin wahrscheinlich doch eher der feige Typ und entscheide mich dann eher für die Gelassenheit oder teilweise halt auch für die Variante, ja, vieles löst sich halt auch von alleine, ne? Ja. Im Laufe der Zeit und insofern... Und hast du manchmal auch den Verdacht, dass du Sachen sagst, da bin ich mal gelassen, die sind sowieso nicht zu ändern, von denen du vielleicht im Hinterkopf weißt, dass sie doch eigentlich zu ändern sind und nur gelassen und dich für Gelassenheit entscheidest, weil Gelassenheit besser klingt als Feigheit? Es ist auf jeden Fall bequemer, ne? Mhm. Denke ich, gelassen zu sein. Ich denke schon, dass ich oft eher gelassen bin, als den Mut habe, Dinge zu ändern, weil halt Dinge zu ändern halt auch immer irgendwo mit Konfrontation, ne, verbindet. Das heißt, dass du vorsichtshalber erstmal lieber nicht genau unterscheidest zwischen Dingen, die zu ändern sind und Dingen, die nicht zu ändern sind und sagst, ach, die sind eigentlich nicht zu ändern. Und das, ich denke halt auch einfach, ja, ich vielleicht, sag ich mal, in gewissen Situationen ist es halt so, dass es mir vielleicht dann auch Mut macht, einfach zu sagen, okay, ich kann das sowieso nicht ändern, also nehme ich es einfach hin. Also ich denke, es ist halt auch eine Art Lebensphilosophie, mit manchen Dingen halt einfach klarzukommen. Ne? Ich denke, es ist wichtig, dass man auch die Einsicht hat, dass man manche Dinge einfach nicht ändern kann. Diana, jetzt schlägst du dich aber sehr auf die Seite, dass die Sachen alle nicht zu ändern sind. Ja, hört sich das jetzt so an? Ja, hört sich so an. Obwohl, eigentlich bin ich nicht so jemand, der, es kann sein, dass es sich jetzt so anhört. Das ist halt wirklich bequemer, ne, aber man sollte schon versuchen, die meisten Dinge zu ändern. Also ich denke, ja... Ich denke halt schon. Du hast die ganze Zeit ich gesagt und jetzt sagst du, man sollte versuchen, die Dinger zu ändern. Oh, interessant. Ah. Du hörst gut zu. Ja, vielleicht ist es schon ein Ausdruck dafür, dass ich eher die Dinge nicht ändere, ne? Und vielleicht das Ändern eher den anderen überlassen will. kann schon sein. Diana, ich danke dir für diesen durchaus selbstkritischen Anruf, ja? Okay. Okay, tschüss. Ciao. Hallo, wer bist denn du da? Ja, hallo, hier ist Dorit. Tag, Dorit. Doris mit Doris, Doris. Ja. Doris. Ja. Tag, Doris. Ja, schönen guten Abend, Jürgen. Schönen guten Abend. Ja, ich bin wohl erzogen, ja. Kann Logik mit Leiden versöhnen? Gibt es so Sachen, so Unglücke, an denen du möglicherweise leidest, von denen du aber genau weißt, die sind ebenso? Naja, es kommt jetzt drauf an, ob das selbstverschuldete Leiden sind oder Leiden, die... Nee, sagen wir nicht selbstverschuldete. Bei Selbstverschuldeten, da kann man ja sich immer selber Vorwürfe machen und sagen, ah, man Idiot, hätte man es anders gemacht, wäre nicht passiert. Aber dann gibt es ja auch so Sachen, die sind eben einfach so. Ja, meinst du da jetzt so direkt körperliche Leiden oder auch seelische? Ich meine ganz grundsätzlich, weder seelische noch körperliche Leiden. So ganz allgemeine Leiden so. Ja, und wenn es das Wetter ist, also dass du rausgehst und sagst, scheiße, das regnet, aber das ist gut für die Landwirtschaft. Ja gut, so wetterfühlig bin ich nicht. Ich denke mal, jetzt wenn ich so für mich spreche, kann ich eigentlich sagen, ich bin sehr emotionaler Mensch, dass ich da eigentlich weniger mit Logik rangehe. Ja. Also... Ja, aber ich denke mal so, wenn ich jetzt konkret über was nachdenke, meinetwegen, wenn ich irgendjemanden verloren habe, jetzt mal Menschen, gehe ich jetzt mal so von Seelenleiden aus. Wenn ich einen Menschen verloren habe und dann eben so anfange drüber nachzudenken, meinetwegen jetzt eine Oma, die nun schon ja ziemlich alt war und so, und dann drüber nachdenke, ich leide ja drunter, wenn der Mensch dann weg ist. Und ich sage mir dann auch hinterher, naja, war nicht zu ändern. Irgendwann stirbt mal jeder, aber sie fehlt mir. Aber ich kann dann nicht direkt sagen, dass mich diese Einsicht in die Endlichkeit, dass mich das irgendwie tröstet. Kann ich nicht sagen. Das ist jetzt aber auch eine Erfahrung, die du tatsächlich gemacht hast, von der du jetzt sprichst. Ja, ist schon eine ganze Weile her, aber es quält mich immer noch. Weil, ich höre oft zu lachen. Ja, weil der jetzt eben mit dieser Distanz ein bisschen konstruiert klang. Sagen wir mal so. Die ganze Art und Weise, wie mir das beigebracht wurde, dass meine Oma gestorben ist und wie ich dann hinterher damit umzugehen hatte, war ziemlich krass. Zumal mir auch der wahre Grund verschwiegen wurde. Hm. Und ich das erst vor etwas kürzerer Zeit erfahren habe. Und das Ganze nochmal aufgewärmt wurde. Ja, das und heißt... Ich habe mir das hinterher sagen müssen, es hätte nicht so kommen müssen, sie hätte nicht sterben müssen, wenn die Ärzte die richtige Diagnose gestellt haben. Naja, gut, das ist ja immer so eine Situation, meine ich nicht, wo sich jetzt, sagen wir mal, Schuldding festmachen lässt. Und wo man sagt hat, der und der hat Schuld gehabt und wenn der was anders gemacht hätte, dann wäre es anders gewesen. Sondern es gibt ja so Sachen, die sind eben einfach so. Also die kommen gewissermaßen wie Wetter. Da hat man keinen unmittelbaren Einfluss drauf. Und jetzt muss man irgendwie überlegen, sind trotzdem irgendwie scheiße. Und die Frage ist, will man sich damit zurechtfinden? Kann man sich damit zurechtfinden oder eher nicht? Mit bestimmten Schmerzen kann man sich abfinden. Wie zum Beispiel, Regelschmerzen. zum Beispiel, ja. Muss man sich damit abfinden. Ja, das ist ja ein schönes Beispiel. Da kann ich ja forscht drüber reden. Leide ich selber ja nicht so drunter. Sei froh. Ja. Ja, ich bin auch froh. Ach Mensch, ich habe eine alberne Freundin neben mir, das ist furchtbar. Ja, aber somit, also zum Teil muss ich dir zustimmen, dass man sich mit bestimmten Leiden kann man sich wirklich abfinden. Und da muss ich jetzt aber mal sagen, mit körperlichen Schmerzen kann man sich eher noch abfinden. Da kann man auch mit Logik da ein bisschen... Naja, wenn sie nicht so doll sind, oder? Wenn sie nicht so doll sind, sag ich. Ja. Ja, also Regelschmerz ist ja wahrscheinlich nichts, was einen jetzt wirklich zerreißen würde. Ja, Mann, du kannst darüber wirklich nicht reden. Sag mal, das Einzige, was mir jetzt so als Erfahrung zur Verfügung steht, wäre natürlich Zahnschmerzen. Das ist ja vielleicht halbwegs zu vergleichen, oder? Wenn gleich der Ort ein anderer ist, der Schmerzensort. Ja. Aber die Intensität? Okay, also ich akzeptiere es, ich stimme dir zu, ja. Aber da habe ich schon immer noch die Ahnung, dass es wahrscheinlich doch weitaus schlimmere Schmerzen als übelste Zahnschmerzen gibt. Ja, doch. Ja, und die würde ich jetzt nicht so leicht beschreien wollen, als durchaus erträglich zu finden. Ja, vielleicht nochmal ein Beispiel. Und zwar, das ist jetzt 2 Jahre her bei mir, da hatte ich eine Entzündung am Auge. Das hat jetzt also nicht direkt wehgetan. sondern ich habe lediglich auf meinem rechten Auge überhaupt nichts mehr gesehen. War alles weg. Und ich wurde da ständig untersucht von irgendwelchen Augenärzten, zweimal die Woche oder manchmal auch dreimal und so. Und die konnten mir nicht sagen, was es ist. Die konnten lediglich sagen, das ist eine Entzündung am gelben Fleck, aber wo die herkommt und warum, können wir ihnen nicht sagen. Sie müssen sich einfach mal damit abfinden. Wir können ihnen keine Medikamente geben, wir können das nicht behandeln und nichts. Ja, und dann saß ich nun da, mit einem Auge konnte ich noch sehen, mit dem anderen nicht mehr. Und habe mir dann nur so überlegt, ist jetzt irgendwie doof. Weiß nicht, ob das weggeht oder ob das jetzt für immer bleibt. Irgendwie musste ich damit arrangieren. Und das ist ja dann auch gelungen. Mittlerweile sehe ich wieder auf meinem Auge. Also, du hast dich so gut arrangiert, dass es gleich verschwunden ist. Sozusagen, ja. Nee, also das war damals, als es eben akut war, habe ich da wirklich also ziemlich lange auch drüber nachgedacht und habe mir dann gesagt, es ist nicht zu ändern. Ich kann dagegen nichts machen, die Ärzte können auch nichts dagegen machen, also muss ich mich jetzt irgendwie damit abfinden, muss versuchen, damit zu leben. Kann möglicherweise keine Fahrschule machen, weil ich halt eben nicht sehfunktionstüchtig bin. Und so bestimmte Arbeiten kann ich dann vielleicht auch nicht machen. Naja, muss ich in den sauren Apfel beißen. Und dabei wären wir eigentlich bei der zweiten Frage. Ob konsequentes Nachdenken, ob das zum Selbstmord führt. Naja, zu Verzweiflung, sagen wir mal oder so. Zu Verzweiflung, Selbstmord, ja. Ist jetzt ein bisschen lax formulierend. Ja, also zur Verzweiflung. Muss ich sagen, ich bin krankhafter Optimist. Also ich versuche mal alles nach Möglichkeit. Ja, beschreibst du dir jetzt nicht gerade distanzlos, wenn du dich selber als krankhaft bezeichnest. Naja, manchmal war es wirklich sinnloser Optimismus in manchen Fällen. Dass ich immer zu versucht habe, mir zu sagen, es wird schon alles wieder gut werden. Ja, aber dann ist Optimismus offensichtlich eine Haltung, die aus mangelndem Nachdenken entspringt. Also das ist ja die eigentliche Frage. Du bezeichnest dich jetzt einfach so als Optimisten. Würdest du denn sagen, dass jemand, der konsequent nachdenkt, kann der noch optimistisch sein? Ja, aber sehr wohl. Denn wenn ich jetzt, so wie es einige Vorredner gesagt haben, wenn man konsequent nachdenkt, muss man irgendwie verzweifeln, kann ich wirklich nicht zustimmen. Na, vielleicht nur darüber verzweifeln, dass die Arme so kurz sind. Oh nee, du hast Vergleiche, das ist schön. Na, ich meine jetzt nicht die Arme so kurz, weil man weitsichtig ist oder irgend sowas, sondern dass es viele Sachen gibt, die einen betroffen machen oder einen erreichen, auf die man überhaupt ja keinen Einfluss hat. Also man braucht ja bloß die Zeitung aufschlagen. Ja, das habe ich mir schon vergessen in letzter Zeit. Mache ich schon gar nicht mehr. Ja, also insofern ist wahrscheinlich Optimismus doch eher eine Haltung, die aus mangelndem Nachdenken resultiert. Doris, ich danke dir erstmal für dein... Das war jetzt aber böse. Nee, es war nur konsequent nachgedacht. Oh, du bist... Oh, nee. Doris, ich danke dir für deinen Anruf. Ja, tschüss. Tschüss. So, jetzt kommen wir zu einem weiteren richtigen entscheidenden Programmpunkt, der hier immer irgendwie stattfindet. Deutsch für Deutsche, der Sprachkurs. Der fängt ja heute wieder ganz bezaubernd an. Sind ja immer wunderbare naturalistische Szenen, die ja immer durchgespielt werden auf der Schallplatte. Und dann will ich immer eure besondere Aufmerksamkeit dann auch auf die nachträgliche Rezitation der wichtigen, entscheidenden Vokabeln lenken, die immer daherkommen wie ein großartig jetzt surrealistisches Gedicht. Heute wieder Deutsch für Deutsche. Mit einer wichtigen Fragestellung am Anfang und hinten raus wird dann eine großartige Musik gespielt. Die tippt ja immer so tolle Bandnamen. Man kann ja Soundgarden heißen oder Cypress Hill oder Nirvana. Das sind sicher alle tolle Namen, aber welche, sagen wir mal, zeitgenössische Gruppe aus, sagen wir mal, Seattle oder New York oder Liverpool oder Manchester hätte denn den Mut und die Grandezza, sich russischer Volkschor der Novolipetsker Metallurgen zu nennen? Das ist natürlich ein Bandname, der im Fluge mein Herz erobert hat. Und insofern werden wir dann an unserem wunderbaren Sprachkurs Deutsch für Deutsche den russischen Volkschor der Novolipetsker Metallurgen mit dem großartigen Song Willi Chalnaya Partii hören. Wir brauchen ein Tonbandgerät und ein Mikrofon. Das war die Frage, die ich so toll finde. Holt ein Tonbandgerät und ein Mikrofon. Was bringt ihr? Wir bringen das Tonbandgerät. Wer bringt das Mikrofon? Inge bringt das Mikrofon. Inge bringt das Mikrofon. Wir bringen das Tonbandgerät. Habt ihr die Hausaufgaben? Macht die Hausaufgaben. Wer singt gern? Wer singt nicht gern? Hans singt gern. Ich singe nicht gern. Hans, Karin, ihr singt gern. Singt ein Lied. In der Schule. Es klingelt. Frau Engel kommt. Guten Morgen. Guten Morgen, Kinder. Wo ist Inge? Inge ist heute krank. Hier sind die Hefte. Mach die Berichtigungen. Wir lesen. Heike beginnt. Bitte, Heike, langsam. Nein, neun, nicht, Kind und Tonband, dann in, gern, zehn. Mit, Milch, Messer, Mark, Most, Zimmer, im, am, beim, Film. Inge, singen, bringen, Engel, klingeln, Berichtigung, Zeitung, ich singe, wir singen, er singt, ich bringe, wir bringen, er bringt, Berichtigung, Berichtigungen, Zeitung, Zeitungen. Yeah. russische Volkskunde, der Novolipetsker Metallurgen, deren künstlerischer Leiter, den will ich gerne hier nennen, wobei ja künstlerischer Leiter jetzt wahrscheinlich auch nicht gerade ein Vokabel aus dem Denkhorizont eines Jugendradios ist. Also ich würde versuchen zu übersetzen, der Kurt Cobain, des russischen Volkskurs, der Novolipetsker Metallurgen, heißt übrigens Andrei Mistyukov, einen Namen, den man, warum sollte man sich den nicht merken? Hi, Fernand. Hallo. So, du würdest mir jetzt erklären, warum konsequentes Nachdenken nicht unbedingt zu Verzweiflung führen muss. Genau. Genau, siehst du? Und wieso bin ich darauf gekommen, dass das so ist? Nee, ich wollte andersrum nämlich sagen, dass das richtig wäre, wenn man konsequent nachdenkt, dass man da im richtigen Moment wieder aufhört. Ach, das ist die eigentliche Kunst, meinst du? Genau, weil es... Und hast du denn selber schon mal diese magische quasi Verzweiflungsgrenze überschritten im Nachdenken, weil du jetzt, sagen wir mal, so bewusstlos im Taumel des Nachdenkens befangen warst, dass du dann nachher doch bei Verzweiflung gelandet bist? Naja, meistens passiert das natürlich bei Beziehungen oder sowas. Ja? Na klar. Erzähl mal. Na, das ist so, also ein einfaches Beispiel ist, wenn man jetzt, sagen wir mal... Nee, erzähl mal kein einfaches Beispiel, sondern erzähl mal, was dir passiert ist. Ja, man sitzt zu Hause... Ich sitze zu Hause, denke über eine Sache nach und weiß aber eigentlich gar nicht die Fakten, die dazu nötig wären, das jetzt also bis zum Ende denken zu können. Und dann entwickelt sich das Denken in eine ganz falsche Richtung und da endet man dann meistens in Verzweifeln. Was für Fakten meinst du jetzt? Naja, also nehmen wir mal jetzt auf eine Beziehung zu oder auf überhaupt so auch eine zwischenmenschliche Beziehung. Und was sind die anderen Beziehungen? Ja, nee, weil bei mir war das keine Beziehung, sondern jetzt eine zwischenmenschliche Beziehung. Ganz normal halt mit jemandem. Finde ich schon interessant, mach mal den Unterschied zwischen Beziehungen und zwischenmenschlichen Beziehungen klar? Beziehung war jetzt Freund, Freundin oder sowas. Also so richtig so. Also wozu? Einerseits Momente der Liebe und andererseits auch das, was man körperliche Aspekte nennt hat. Also Beziehung meinte ich jetzt halt, wenn man jetzt einen Partner hat. Ja. Und das andere war jetzt zwischenmenschlich, meinte ich jetzt normal ein guter Freund oder sowas. Ja. Genau. Und du willst jetzt lieber über zwischenmenschlich reden? Genau. Weil das andere mir so, insofern noch nicht so passiert ist, aber da kann ich mir das genauso gut vorstellen. Ah ja. Also das ist jetzt, du sitzt zu Hause und denkst halt über irgendeinen Fakt nach oder irgendwas, was dich jetzt bewegt. Und aber wenn du da zu lange drüber nachdenkst oder du weißt eigentlich gar nicht, stellst dir dann irgendwas vor, was der andere denkt oder so. Und am Ende landest du in der Verzweiflung und es stellt sich später dann heraus, dass es vielleicht ganz falsch war. Das ist sehr einfach, kann man aber eigentlich auf viele Sachen anwenden. Und das kommt dann, also das endet immer nur in Verzweiflung, weil man eigentlich nicht über die entscheidenden Fakten verfügt. Genau, das ist meistens so. Und wenn man all die Fakten zur Verfügung hätte, dann würde Denken nicht in Verzweiflung enden müssen. Genau, und das kann man genauso auch jetzt auf, weiß ich, Politik oder irgendwas nehmen. Weil wer weiß schon alles, ne? Naja, jetzt ist aber vielleicht dieses Nichtwissen bloß ein Trost dafür, dass man es nicht rauskriegen kann und dass es von daher keinen Sinn hat, nachzudenken. Das macht einem ja auch das Leben leichter. Nicht nachdenken. Naja, nicht nachdenken, nicht nur, aber an bestimmten Stellen ja. Also, vor allem, dann stellt sich auch die Frage, warum lebe ich? Ich lebe doch eigentlich nur herum. Die Frage wollen wir jetzt nicht beantworten, aber... wenn ich jetzt an einer bestimmten Stelle damit aufhöre, darüber nachzudenken und einfach sage, ich denke halt eben nicht drüber nach. Das ja, dann nehmen wir mal aber jetzt so eine, sagen wir mal, ganz elementare Frage wie, warum müssen Menschen irgendwo an Hunger sterben? Ja. Wenn du jetzt irgendwie dafür alle Fakten kennen würdest, warum die an Hunger sterben müssen, dann würdest du nicht verzweifelt sein mehr, meinst du? Dann könnte ich aber über das Nachdenken auch zu einer Antwort kommen. Vielleicht, also... Das kann ich ja nicht beantworten, das ist mir nicht passiert. Wenn ich jetzt die Fakten genau kennen würde, würde ich ja darüber jetzt vielleicht dann eine Antwort oder eine Lösung wissen. Ja. Aber wenn ich eine Lösung nicht kriege... Sind die Fakten dann rauszukriegen oder sind die prinzipiell nicht rauszukriegen? Das hängt immer von dem Umstand ab, also von der Sache, über die ich nachdenke. Jetzt mal ganz grundsätzlich, ist so eine Frage zu beantworten, warum Menschen Hungers sterben müssen, hältst du die für beantwortbar oder für nicht beantwortbar? Ich denke, die kann man beantworten. Und wenn du jetzt die Antwort hast, kann dich das dann damit versöhnen oder eher nicht? Das würde mich nicht versöhnen, aber würde mich vielleicht dahin bringen, dass ich mich bemühe, das vielleicht zu ändern. Oder dann kann man ja wieder dann eine Reaktion erwarten darauf. Hast du schon mal darüber nachgedacht, warum Menschen an Hunger sterben müssen? So richtig, naja, natürlich, ja klar, aber nicht so richtig, also muss man ehrlich sein. Also natürlich denkt man genauso drüber nach wie alle und dass man das auch nicht gut ist und so, aber so richtig bis zum Ende gedacht und vielleicht auch dann Lösungen sich überlegt oder so nicht. Und warum nicht bis zu Ende gedacht? Weil du Angst hast, dass du in Verzweiflung endest oder weil du Angst hast, dass man dann was machen müsste? Wiss ich nicht. Wahrscheinlich einfach nur so nicht gemacht. Also einfach weiter auch. Gott, wenn man sagt, das interessiert er nicht, dann. Oh Gott, nee. Nee, einfach, keine Ahnung. Wäre vielleicht nur ehrlich, oder? Naja, es stimmt ja auch nicht. Interessiert dann ja. Ich meine, es interessiert dann ja doch. Wenn man das mitkriegt, also Medien und so, dann interessiert es einen ja doch. Schwierig, ne? Ja. Da hat man gerade noch einen Apfel gegessen. Ja. Noch dran? Ja. Jetzt sind wir in eine ganz andere Richtung gegangen, als ich das eigentlich dachte. Fernand, ich danke dir trotzdem für den Anruf, ja? Okay, tschüss. Tschüss. Hallo. Hallo. Hallo? Ja, ein Autofahrer, oder? Richtig, richtig. Ich habe euch gerade zugehört darüber, bis wohin man nachdenkt. Ich glaube, das größere Problem ist dann eigentlich zu finden, womit man irgendwas lösen kann. Das ist das größere Problem? Ja, weil wenn du zum Beispiel überlegst, warum Menschen hungers sterben, und du eventuell zum Ergebnis kommst, warum das so ist, ist es eigentlich dann viel frustrierender zu erfahren, dass man als einzelne Person oder auch als relativ große Menschengruppe ziemlich wenig für die Leute von mir aus in Afrika oder was weiß ich wo tun kann. Ja. Und das würde dann aber die These stützen, dass, sagen wir mal, konsequentes Nachdenken zu Verzweiflung treibt, oder? Also wenn man dann bis dahin erstmal nachgedenkt, gedacht hat und dann zu dem Schluss kommt, dass man da nichts machen kann oder relativ wenig ändern kann, dann bleibt ja nicht viel anderes übrig als Verzweiflung, oder? Wenn man sich darin ergeht, dass man alles hundertprozentig lösen will. Das heißt, wenn man irgendwie alle Widersprüche lösen will, die irgendwo da sind. Ja. Wenn man allerdings die Sache in kleineren Rahmen angeht, von mir aus mit einer wirklich persönlichen Hilfe für Flüchtlinge, für was weiß ich wem, dann kann man natürlich für sich selber schon alleine ein relatives Glücksgefühl erfahren. Das heißt also, wenn ich sehe, dass ich ein kleines Steinchen zu irgendwas bin und ich eine Lösung in irgendeiner Richtung herbeiführen kann, dann ist das schon eine schöne Sache auch für einen selber und natürlich auch für den, dem man dann gerade geholfen hat. Das heißt, ein Lösungsangebot besteht dann darin, sich auf den Bereich zu beziehen, den man unmittelbar beeinflussen kann. Genau. So, dass man also wirklich sagt, also ich bin eben bloß ein kleines Steinchen und ich kann eben am Ende in der großen Weltgeschichte auch bloß kleine Steinchen alleine bewegen. Ja, aber so ein Satz wie der, ich bin bloß ein kleines Steinchen, kann der glücklich machen? Kann nicht glücklich machen, kann aber genau dazu führen, dass man sagt, also ich brauche von mir aus Leute, mit denen ich mich zusammentun kann, damit ich eben etwas größer werde. Oder beziehungsweise meine Kraft in irgendwas einbringen kann. Die dann aber am Ende auch wieder dahin führen muss, dass es irgendein Ergebnis bringt. Das heißt, dass der Weg nicht alles ist, oder viel, oder wie das mal irgendwie gewesen ist, das habe ich noch nicht so richtig rausgefunden. Aber auf alle Fälle so, dass man sagt, also man macht auf alle Fälle erstmal was. Ja. Ob man dann immer hundertprozentig Erfolg hat, das wage ich mal zu bezweifeln, wird sicherlich auch nicht sein. Zumal wirklich ein Haufen Widersprüche da sind, die man zwar erfassen kann und die man auch irgendwo in Worte fassen kann, die man aber selber nicht lösen kann und die auch eine relativ große Gruppe von, was weiß ich, Staatsangehörigen oder wie auch immer man die nennen will, nicht lösen kann. Hm. Jetzt mal so eine Übersprungfrage, von wo nach wo fährst du gerade? Übersprungmäßig von Magdeburg nach Potsdam. Was hast du in Magdeburg gemacht, was machst du in Potsdam? Magdeburg war ich bloß auf der Durchreise. Ich war im Harz gewesen. Bei der Kapelle. Bei was für einer Kapelle? Kapelle, ne, so Blasmusik und Humpata. Spielst du, machst du Blasmusik? Ja. Warum sagst du jetzt so zögernd? Weil Fritz nicht unbedingt der Blasmusiksender ist. Naja, der Fritz ist wahrscheinlich gerade der Sender, wo, sagen wir mal, der russische Volkschor, der Novili Petzka Meteorologen rauf und runter gespielt wird. Insofern bist du ja mit Blasmusik gut bei mir aufgehoben. Ja, das stimmt. Was denn für eine Blasmusik? Na hier, weil so auf Schützenfesten im Harz gespielt wird, weißt du? Ja. Und das aus Spaß oder das aus beruflichen Gründen? Nee, nur aus Spaß, nur aus Spaß. Und jetzt fährst du wieder... Was? Und jetzt fährst du wieder nach Hause? Ja. Und was machst du da? Na, ich wohne in Schlarlach, das wirst du nicht mal kennen. Ja, stimmt. Irgendwo bei Linte an der A9 ist das. Ja. Und ich bin also ursprünglich mal, komme ich aus Wernigerode im Harz. Ja. Und mich hat dann da in die Potsdamer Ecke verschlagen, und nur, aber musikmäßig bin ich immer noch da unten liiert. Und das ist auch zum Beispiel auch so eine kleine Sache, weißt du? Vor der Wende war es also so gewesen, dass man also in der Kapelle, in der Blaskapelle, in der ich da jetzt immer noch spiele, also dass man da wirklich, wer war, jetzt im kleinen Kreis eines Ortes oder eines Schützenfestes oder was auch immer. Ja. Und heutzutage muss man also zusehen, dass man überhaupt noch Leute zusammenkriegt, die also ohne finanzielle Interessen irgendwas auf die Beine stellen wollen. Das ist also das große Problem, was ich im Moment sehe bei den Leuten an sich oder auch bei uns im Dorf jetzt, wo ich jetzt wohne, speziell jetzt im Bereich Kirche oder was auch immer. Du bist so kirchlich engagiert? Nee, bin ich nicht. Ich bin, wie soll ich sagen, gesellschaftlich engagiert. Ich will ein bisschen, dass ein bisschen dörflich. Weißt du, und da bei uns auf dem Dorf ist es eben so, also in Schalach ist es eben so, dass da von mir aus alle 14 Tage ein Konzert ist, wo also auch so eine Art Jugendtanz, weißt du, wo ich aber schon nicht mehr hingehen kann, wo ich nur mit meinen 30 Jahren schon zum relativ alten Eisen zähle da. Aber so richtig für die Jugendlichen, die hängen also im Jugendclub rum, den sie glücklicherweise noch haben, aber ansonsten passiert da überhaupt nichts. Das heißt jetzt ganz radikal verkürzt, Blasmusik gewissermaßen als eine Strategie gegen Verzweiflung, die aus Nachdenken resultieren könnte. Das ist sehr radikal verkürzt, aber trifft es ungefähr. Wunderbar, dann danke ich dir für den Anruf. Ja, bitte. Blasmusik findet ja eine schöne Antwort auf Verzweiflung. Tschüss. Tschüss, komm schön nach Hause. Ja. So, wir hören jetzt wieder ein bisschen Musik, nicht gerade Blasmusik, auch nicht nochmal russische Metallurgieköre, sondern die vermoosten Flöten, die immer noch großartigen vermoosten Flöten. Und ich habe ja da immer noch 2 oder 3 Platten zum Verlosen. Ich denke, diese, weil es so schöne Platten sind, dass ich mir irgendwie noch was Besonderes einfallen lassen muss, was die Verlosung betrifft. Heute steht erstmal an und vielleicht in der nächsten Sendung wird dann hier rumverlost. Die vermoosten Flöten, New Flower on the Block. So eine tolle Platte. New flower on the block. Mocker. Jetzt wieder meine spezielle Ansage. Mit den vermoosten Flöten wurde es 0 Uhr und 31. Info. Abbau. Das Konzept der beiden Ruhrkonzerne Krupp und Thyssen für eine gemeinsame Stahlgesellschaft soll 8000 Arbeitsplätze kosten. Darüber informierten die Unternehmensvorstände am Abend Betriebsräte und Gewerkschaft. Die IG Metall kündigte massiven Widerstand gegen diese Pläne an. Vertagt. Die Tarifverhandlungen für die 1,3 Millionen Beschäftigten im deutschen Bauhauptgewerbe sollen am Morgen fortgesetzt werden. Es gäbe noch keine grundsätzliche Annäherung, teilte die IG Bau mit. Die Gewerkschaft fordert unter anderem die Sicherung des Reallohns sowie die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Mission. Militärexperten aus 6 europäischen Ländern sind nach Albanien geflogen, um den Schutz von Hilfslieferungen zu erkunden. Ab heute wollen sich die EU-Vertreter ein Bild über die Notlage der Bevölkerung machen. Italien und Frankreich schicken bereits Hilfsgüter. Hilferuf. In Bulgarien hat sich die Versorgungslage drastisch verschlechtert. Humanitäre Hilfe für die notleidende Bevölkerung werde immer dringender, erklärten Hilfsorganisationen in Köln. Nach Schätzungen leben 90% der Bevölkerung unter dem Existenzminimum. Sport. Eishockey. Im Playoff-Halbfinale spielten am Abend Kassel Huskies, Eisbären Berlin 4:2 und Adler Mannheim, EV Landshut 7:5. Wetter. Dieser Nacht gering bewölkt und trocken, minus 1 bis minus 4 Grad am Tage. Bewölkungszunahme der Prignitz, leichter Regen bei 9 bis 12, in Berlin bei 11 Grad. Wie sieht's mit Verkehrsmeldung aus? Haben wir da prickelnde, Matthias? Nein. Frag vorsichtshalber. Dann brauche ich den jetzt nicht spielen, den. Muss man nicht machen. Verkehrsjingle-Trailer. Das ist irgendwie logisch, ne? Oder ich sage einfach, Verkehr. Unsere Verkehrsredaktion hat zurzeit keine Meldungen. Weiterhin gute und unfallfreie Fahrt durch das Fritz-Radio-Land. Wollte ich doch sagen, Matthias. Mhm. Vielen Dank, das war ein Fritz-Kurzinfo mit Matthias Kerkhoff. Tja, wieder den Knopf. The Crazy World of Fritz präsent. Doch, den Knopf gefunden, der kam zu spät. Ach so. Pass mal auf, ich drück jetzt den Knopf, den kann man hier hören. The Crazy World of Fritz präsentiert die Plebsbüttel Comedy. Die Plebsbüttel Comedy präsentiert Täter der Klamotte. Sie singen Welthits von hinten und erschießen Kaninchen von vorn. Zauberkünstliche Anschläge auf Klischees der Unterhaltungskunst. Die Plebsbüttel-Comedy. Mit mehr als 25 Rollen in über 100 Minuten. Live in Berlin. Vom 2. bis 20. April, immer mittwochs bis sonntags im Tränenpalast. Wir sehen uns im Tränenpalast in Berlin. Aus dem Hut geholt, zum Schweben gebracht. Und jungfräulich zersägt von Fritz. Whatever happened to Leon Trotsky? He got an ice pick that made his ears burn. Whatever happened to Da besingen sie ja ein wirkliches Defizit, die Stranglers. Das wird keine Helden mehr. Wenn ich überlege, der letzte Held war wahrscheinlich Yuri Gagarin, der vorletzte war Che Guevara und da muss man schon wieder eine ganze Weile überlegen. Che Guevara wenig. Deshalb, weil ich nachher einen schicken Che Guevara-Song spielen will von einer schicken Platte, die heißt El Che Vive, widersprechen gerade den Stranglers. Ganz so stimmt's ja auch nicht. Ist eine schöne Coverversion von diesem Hasta Siempre, eine Platte, die übrigens im 99 Records Vertrieb erhältlich ist. El Che Vive, lauter 16 Che Guevara Songs. Da bleibt natürlich ein Problem. Ist es eine tolle Zeit, die keine Helden mehr hat, oder ist es eher eine schlechte Zeit, die Helden möglicherweise nur nicht mehr nötig hat? Ich kann die Frage hier nicht beantworten. Oh, yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Eins ist aber, glaube ich, was die Helden betrifft, völlig klar. Eine Zeit, die keine wirklichen Helden mehr hat, bringt dann eben Boygroups hervor. So, die Frage, das heutige Thema lautet: Führt heftiges Nachdenken, konsequentes Nachdenken zu Verzweiflung und muss es zu Verzweiflung führen? Wer eine Antwort darauf hat, kann hier anrufen. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer Vorwahl 0331 für Potsdam 74 81 110. Oder wer unter dieser Leitung auf eine, also wer unter dieser Nummer auf eine besetzte Leitung stößt, der kann unter der gleichen Vorwahl 0331 sich an den halbautomatischen Anrufaufzeichner wenden. Der hat die Telefonnummer 721 39 32. 721 39 32. Hallo, wer bist denn du? Ja, ich bin Dirk. Tag, Dirk. Ja, ist mal eine kleine Zusammenfassung. Du hättest jetzt eine kleine Zusammenfassung? Naja, war vielleicht ein bisschen zu viel, aber da ich schon fast zum Anfang der Sendung damit angefangen habe, dieses, sag ich mal, Kurzreferat zu entwickeln, habe ich auch die erste Fragestellung noch mit drin. Entschuldige, hast du jetzt auch die Sendung verfolgt, so den Verlauf der Sendung? Ja, ja. Und hast jetzt also auch unterschiedliche Argumente und Positionen aufgenommen? Mhm. Und ja, versuchst, ich habe zwei wieder entdecken können. Eins hat mich auch weitergeführt. Ja, Dirk, dann will ich jetzt deinem Kurzreferat nicht im Wege stehen. Ja. Da brauchst du jetzt meine Fragen nicht, sondern kannst jetzt so durchreden und einen Vortrag halten. Aber wäre vielleicht auch interessant, wenn du ein paar Fragen stellen würdest. Gut, dann würde ich irgendwie immer dazwischen gehen. Also du redest erstmal los und wenn mir irgendwas ich fragenswert meine, erscheint. Extra verabreden, dass du dann Fragen stellst. Ja, dann würde ich mal Hallo, Hallo so sagen, dass du dann Halt machst und dann würde ich eine Frage stellen. Mhm. Okay. Ja, also erste Perspektive erstmal wäre auf diese Frage, kann man mit Logik, Leid versöhnen oder so. Das ist die Frage, muss man Leid überhaupt ertragen oder kann man es abwenden? Und da ist ja die Frage an, und da kommt man ja nach da automatisch zur Überlegung, dass man ja das Wissen braucht, ob es überhaupt abzuwenden geht. Und da ist wichtig, die Erkenntnissicherheit oder auch die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses, wie genau man die kennt. Also, und das wird ja unweigerlich zu der, wenn man dann konsequent weiterdenkt, hängt es ja allein von der Wahrnehmung ab, die dem, zu der Mensch in der Lage ist. Also du, hallo. Du sprichst jetzt erstmal dem Forschergeist das Wort. Ja. Und sagst, ja, man muss erstmal nachspüren, wie weit sich Leid nicht von vornherein abwenden lässt. Unabhängig davon lebt man ja immer in einer bestimmten Situation, wo der Forschergeist gerade so und so weit reicht. Dahinter ist unerschlossenes Gebiet. Und dann erhebt sich ja möglicherweise doch Leid, was sich unterscheiden lässt nach abwendbar und nach unabwendbar. Ja. Und ich meine jetzt aber die Abwendbarkeit, die muss untersucht werden. Und die kann aber nicht untersucht werden. Weil es gibt ja, geht ja alles nur ein bisschen, aber bis gewissen Wahrscheinlichkeit, aber eine Sicherheit gibt es nicht, sag ich mal so. Naja, aber sagen wir mal, zum Beispiel einen Kater, ja, der sich ja einstellt, wenn man am Abend zum Beispiel zu viel Alkohol durcheinander trinkt, der ist ja durchaus Leid, Kater, ist ja Leiden, ist aber abwendbar, wenn man erstmal diesen Zusammenhang erkannt hat. Es geht ja aber um die Situation, wenn es erstmal da ist, weißt du? War doch eigentlich die Frage, oder? Wenn es erstmal da ist. Ja, aber auch wenn es da ist, kann man ja auch im Nachhinein noch rekonstruieren, ob das abwendbar gewesen wäre oder abwendbar war oder nicht abwendbar. Ja, das ist ja richtig. Aber es wäre bloß eine Nachbetrachtung. Wichtig ist doch aber, wie ich das Leid jetzt abwenden kann. Also, naja, eine Nachbetrachtung hat ja vielleicht auch immer den Zweck, eine Vorbetrachtung zu sein. Also wenn man erst dann besoffen war, heute einen Kater hat, kann man es ja dann für morgen vermeiden unter Umständen, wenn es als abwendbar erkannt ist. Das wäre praktisch möglich. Aber es geht ja um das Leid, jetzt habe ich Kopfschmerz. Kann ich das irgendwie abwenden nach meinem besten Wissen und Gewissen? Na, das würde ich jetzt nicht so auf die aktuelle Situation festnageln wollen, sondern denken, dass es ja doch immer, das Leben ja dann doch irgendwie weitergeht und möglicherweise unter Umständen die Kopfschmerzen auch wieder verschwinden. Geht es aber nicht von der Leidenssituation aus, die vorhergegeben ist, sondern geht es von der Leidenssituation aus, die durchaus beeinflussbar ist. Das hat mir aber vorher nicht so geklungen. Ja, du hast jetzt auf der Abwendbarkeit bestanden. Meine Grundsituation war eigentlich eher die, gewissermaßen, eine Situation, in der das, was eingetreten ist, überhaupt nicht zu beeinflussen und abwendbar ist. Ja, und da sage ich, woher wollen wir das wissen? Also, das hängt ja davon ab, wenn wir Kopfschmerzen nicht abzuwenden. Ja. Aber wenn es dann meinetwegen einfällt, es gibt ja Aspirin, dann wäre das eine Verschisse. Ja. Dann ist die Wahrscheinlichkeit der bestimmten Kopfschmerzen doch sehr beeinträchtigen. Ja. Nun gibt es aber vielleicht doch Situationen, die zumindest was die eigene Lebenszeit betrifft, nicht mehr abwendbar sind. Die grundsätzlich vielleicht überhaupt irgendwie schon abwendbar sind. Ja, sagen wir mal, also jetzt irgendwie eine schwere Krankheit, die erstmal in der aktuellen Situation, in der wir jetzt leben oder in der wir daran leiden, unabwendbar ist oder unheilbar ist. Und die aber, sagen wir doch, durchaus in 20 Jahren heilbar ist. Jetzt ist es aber unheilbar. Ja, gut. Ja, und da sage ich, da hängt es davon ab, inwieweit wir, sag ich mal, in der Lage sind, die Gesetzmäßigkeiten zu kennen, die dazu führen oder die daran gut jetzt und noch wenn beteiligt sind. Wenn wir die jetzt kennen, kann das versöhnen damit? Wenn man sagt, also ja, das hatte zwingende Logik, das musste dahin kommen, geht ja nicht anders, ist nicht zu vermeiden gewesen. Ich muss mir keine Vorwürfe machen, ich muss niemandem anders Vorwürfe machen. Es ist so, es passiert, wie es eben Regen gibt. Ja, und da kommen wir in eine Richtung, wo ich jetzt mir denke, also ich würde sagen, sicherlich kann man sich damit abfinden, aber dazu wollte ich eigentlich später kommen. Ich wollte sagen, dass es durchaus offen ist, dass wir vielleicht nur glauben, es ist nicht abwendbar. Und da würde ich in dieser Linie erstmal weitermachen. Ja, mach mal weiter. Es hängt von unserer Wahrnehmung ab, inwieweit wir die Gesetzmäßigkeit kennen, die an dem Leiden beteiligt sind jetzt. Mhm. Und vielleicht kennen wir nur nicht die richtigen Mittel dagegen. Aber wir wissen es ja nicht, ob wir sie kennen. Also gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder wir haben Wunderglauben und denken, es passiert ein Wunder und verbessert sich. Oder wir haben so einen Nihilismus und sagen, es geht sowieso, es ist vorbei, aus, es ist unabwendbar, scheiße. Und du würdest gegen beide Haltungen polemisieren? Ja, da hängt es ja auch wieder davon ab, wie unsere Wahrnehmung ist. Es geht ja dann darauf zurück, wie wir es einschätzen, weißt du? Nach den Gesetzmäßigkeiten jetzt. Du hältst die ganze Welt für ein Interpretationsproblem. Natürlich, weil guck mal, etwas, was du nicht erlebst, das ist für dich auch irrelevant. Ja, will ich jetzt fangen wir gleich an, eine erkenntnistheoretische Diskussion zu führen. Will ich aber ja nicht. Entwickel du mal deinen Gedankengang weiter. So, jetzt kommen wir an dem Punkt erstmal nicht, haben wir erstmal rausgefunden, nehmen wir erstmal hin, dass es ein Interpretationsproblem ist, die Welt, ja. Dann haben wir jetzt erstmal ein kleines Ergebnis, es kommt der nächste Punkt, und wie verhalte ich mich angemessen bei Leid? Es gibt zwei Möglichkeiten, entweder ich finde mich ab oder ich lehne mich auf dagegen, ich wehre mich. Beim Abfinden, dann wäre doch der Sinn oder der Vorteil für mich wäre dann doch nur darin zu erklären, dass es eine höhere Gesetzmäßigkeit gibt. Oder einen höheren Sinn, meinetwegen Gott oder weiß ich was, oder eine höhere Gerechtigkeit oder sowas. Mhm. Und dann würde ich doch eigentlich jetzt den Nihilismus akzeptieren und sagen, jetzt kann ich nichts machen, aber später irgendwann werde ich erlöst. Richtig? Weil dann hat es Sinn für irgendwann. Will mir nicht so zwingend erscheinen, aber mach einfach mal deine Argumentation weiter. Wir müssen ja jetzt nicht jeden einzelnen Schritt ausdiskutieren. Es ist okay, so wie es ist. es wird schon seinen Sinn haben. Dann finde ich mich doch damit ab, das hat sein Gutes irgendwo. Dieses Irgendwo ist dann der Sinn, sozusagen. Ja? Ich stimme dir da nicht zu, aber mach mal konsequent weiter jetzt. Mhm. Naja, ich meine, oder anders gesagt, muss man ein bisschen einfach formulieren, ohne Gott ist doch jetzt das, oder ohne höheren Sinn, ohne Erlösung ist doch Leiden jetzt eigentlich nicht erträglich. Sich abzufinden, sage ich mal. Wenn man jetzt an das Lustprinzip denkt von Menschen. Also sagte nicht in meine Richtung, red gerade durch. Gut. Sonst würde ich über jeden Satz mit dir diskutieren. Ja. Das schaffen wir aber nicht mehr, weil die Sendung irgendwie gleich zu Ende ist. Also würde man erstmal jetzt die Unabwendbarkeit zuerst akzeptieren und dann an die Erlösung später glauben. Und beim Auflehnen oder beim Wehren, da glaubt man, dass man, wenn man nur richtig will, findet man schon eine Möglichkeit irgendwie und glaubt, dass man jetzt, also jetzt eine Art Wunder hat oder eine Art Chance. Ja. Und aber was später passiert, dann dafür interessiert man sich nicht. Und das wäre ein Nihilismus später. Also, ist ein bisschen kompliziert. Und wo siehst du jetzt, die Alternative zwischen sinnlosen sich abfinden oder und sinnlosen sich wehren? Na, es kommt jetzt so. Und zwar jetzt mal zusammenfassen die beiden Ergebnisse, dann kommen wir einmal darauf, dass es eine Einstellungsfrage, ob ich sowieso erstmal ist alles eine Einstellungsfrage und zweitens jede beiden Strategie hat einmal, also glaubt erstmal irgendwo, dass es doch irgendwo weitergeht, aber irgendwo muss man sich dann doch wieder mit etwas abfinden. Also kommt es darauf hinaus, dass wir eigentlich doch hoffen, dass es weitergeht, aber mit einem bitteren Beigeschmack, dass es das irgendwie einen Preis dafür bezahlen. Ha, und jetzt weiß ich auch, warum man beim Auflehnen den Nihilismus später akzeptiert, weil man nicht darüber nachdenkt, mit welchem Preis man jetzt die Lösung des jetzigen Problems zahlt. Aber nur mal so dahingesagt jetzt. Ja. Durchaus geschichtsphilosophischer Ansatz. Mhm. Ich danke dir für deine Zusammenfassung. Ja. Die also, in sich ihre Logik hatte, der ich aber in jedem einzelnen Punkt widersprochen hätte. Mhm. Nur leider war die Zeit nicht mehr dazu da. Warte mal, letzten Minuten. Wollte ich nur sagen. Also für mich hat es ergeben, dass das ganze konsequente Nachdenken mir eine positive Lösung gebracht hat. Und dass ich auch noch zweitens glaube, dass es davon abhängt, in welche Richtung wir konsequent nachdenken. Okay, vielen Dank für deinen Anruf, ja? Tschüss. Hoi, hoi, hoi, hoi. Das war ja ausgebuffte Argumentation. Hallo? Ja, hallo, Kuttner? Ja? Hallo, ich bin Sven. Tag, Sven. Ja, hallo. Nach dieser, ausreichenden Interpretation habe ich mir gedacht, können wir mal irgendwie einen Themenwechsel vornehmen. Und ich hätte da auch bei dem Angebot. Jetzt fangen wir aber keinen Themenwechsel mehr an. Nee, ganz kurz. Die Sendung ist in 9 Minuten zu Ende und vorher kommt noch ein schicke Ware lehnt. Aber ich denke, dich würde das schon interessieren. Die eigentliche Frage ist immer, ob konsequentes Nachdenken verzweifelt macht. Kommt manchmal drauf an. Also wenn du zum Beispiel jetzt, ich erzähle jetzt mal von meinem Freund zum Beispiel. Ja. Er hat zum Beispiel bei Mädels zum Beispiel nicht so große Chancen. Und wenn der jetzt, sagen wir mal, einen Korb kriegt, macht er sich einen Riesenkopf. Ja. Und wenn er sich jetzt immer da reinsteigert, finde ich, dass er auch mittlerweile dann an Selbstwertgefühl verliert. Und deshalb würde ich sagen, ist konsequentes Nachdenken oder überhaupt so übertriebenes Nachdenken und in sich gehen manchmal ja nicht so gut. Man sollte es lieber irgendwie wegtun und sagen, okay, abgetan und dann irgendwie mal wieder woanders einsteigen. Aber das heißt, dass manchmal wenig Nachdenken durchaus das Leben versüßen kann. Super positiver ist. Ja. Ja. Aber da bleibt ja doch möglich unter Umständen das Gefühl, dass man sich was vormacht. Das kommt drauf an, was jetzt überwiegt. Entweder du zerfrisst dich jetzt innerlich und machst dich fertig und denkst darüber, weiß ich wie lange nach, oder du lässt es über dich ergehen und sagst, okay. Also muss man abwägen, man kann jetzt nicht sagen so und so. Also. Das heißt, es gibt keine grundsätzliche Empfehlung, die man geben könnte, man soll viel nachdenken oder man soll wenig nachdenken? Nee, das sowieso nicht. Also das muss jeder für sich ausmachen. Und man muss da so eine Art Mitte finden? Ja, das sowieso. Hey, das will mir ja nahezu weise erscheinen. Ich danke dir für deinen Anruf, ja? Okay, tschüss. Hallo? Hallo? Ja? Ja, hallo. Wer bist du? Mein Name ist Ramin. Ramin, Tag, ja. Ramin. Tag. Ich will zwei Dinge sagen. Einmal will ich noch klären, dass mit diesem Sinn machen, das ist mir doch aufgestoßen. Sinn machen, das kommt vom Englischen, make sense, und das kommt, das ist so rübergeschwappt. Es gibt im Deutschen tatsächlich nur Sinn haben. Stimmt. Ich glaube, dass es stimmt. Ja, das stimmt, und das kommt wahrscheinlich daher, da gibt's wohl auch Untersuchungen, weiß ich jetzt nicht genau, aber das hängt wohl mit der Synchronisierung von englischen Filmen zusammen. Das ist dann besser zu synchronisieren, man kann es dann besser von den Lippen ablesen, wenn es make sense, dann Sinn machen in Deutsch übersetzt. Ach. Toll, meinst du, das kommt daher? Ja, das kommt daher. Ich denke ja auch, immer, lass uns irgendwo hingehen oder lass uns was essen oder sowas, dass das eigentlich auch aus dem Englischen kommt. Das kann sein. Also da weiß ich nicht, aber von Making Sense, das kommt auf jeden Fall daher, da bin ich mir sicher. Und zu dem anderen, ob Logik irgendwie Leiden lindern kann, klar, Trost funktioniert so. Also jemanden trösten und so, das geht nur über rationale Argumente, die man dann dem anderen irgendwie zukommen lässt. Ne? Ah, da würde ich aber widersprechen. Also ich glaube ja eher, so eine klassische Trosthaltung funktioniert doch wirklich dann eher über so eine Kommunikation, die nicht unbedingt Worte benötigt. Also wenn man jemanden in den Arm nimmt, über den Kopf streicht und so sagt, ist alles nicht so schlimm, trotzdem es schlimm ist, das ist ja dann doch eher irrational und gegen so jetzt... Na gut, da würde ich sagen, es kommt darauf an, wie gut man den kennt, aber wenn man jetzt irgendwie jemanden eine Botschaft überbringen muss, was weiß ich, wirklich Krankheit oder ist jemand gestorben oder wie auch immer, und da steckt irgendwie eine Krankheit dahinter, dann versucht man das schon irgendwie zu rationalisieren und sagt, Mensch, guck mal, der hätte gelitten oder sonst irgendwas. Das, denke ich, funktioniert schon so, ja. Das will mir ja dann aber doch eher so eine interessegeleitete Argumentation scheinen. Also, dass man schon sagt, man muss sich jetzt eine logisch scheinende Argumentation zurechtlegen, die dann zum Resultat hat, Trost zu spenden. Die muss ja dann aber nicht unbedingt, sagen wir mal, so juristisch wasserdicht sein. Die muss ja nicht unbedingt stimmen, was man sich dann da so ausdenkt. Nö, auf keinen Fall. Man muss ja nur den Eindruck erwecken, dass es logisch ist und dass es Sinn macht. Nö, das ist... Sinn hat, oh. Das ist immer ein Versuch, klar. Ne? Ja. Und zu dem zweiten Punkt, ob das dann wirklich zu Verzweiflung führt, das kommt immer darauf an. Das kann natürlich dann auch revolutionäre Gedanken haben. Also wenn man dann so weit denkt und sagt... ja, wirklich, das ist alles nicht flüssig, und um nochmal auf das Thema Hunger in der Welt und so weiter und Krieg in der Welt zu kommen, da gibt es natürlich auch Leute, die dann sagen, nee, also Verzweiflung kommt nicht in Frage, dann mache ich Revolution. Ja, und daher kann man aber auch unterscheiden zwischen so subjektiver Verzweiflung und objektiver Verzweiflung. Also sagen wir mal, so ein durchaus revolutionär gedachter Aufstand kann ja von vornherein schon extreme Verzweiflung in sich tragen, oder? Ja, und es gibt dann irgendwann so einen Ruck. So ein Drehen um 180 Grad, ne? Von Verzweiflung in dann Wut und so was. Ja, nee, aber ich meine, was du jetzt gewissermaßen sagst, man wird jetzt irgendwie aktiv gegen Ungerechtigkeit oder irgendwas, um nicht zu verzweifeln, und transportiert dann unter Umständen diese Verzweiflung nur auf eine andere Ebene. Ja, aber das hat nichts mehr mit Verzweiflung zu tun, das glaube ich nicht. Also Verzweiflung bedeutet dann ja wirklich, ich mache nicht. Verzweiflung ist für mich auch immer passiv werden. Ja, naja, aber ich würde sagen, es gibt auch eine aktive Verzweiflung. Das meinte ich damit. Also man macht jetzt irgendwas, und das, was man macht, kann ja auch selber sehr verzweifelt sein. Weil es eigentlich keinen Sinn hat oder letztendlich nichts ändert oder keine Verbesserung mit sich führt. Verstehst du, egal wie man das jetzt politisch bewertet, in Peru haben die jetzt da 72 Geiseln genommen, in der japanischen Botschaft. Mhm. Ja? Möglicherweise, konstruieren wir jetzt einfach mal, sehen wir mal ab von den ganz konkreten Umständen, das sind junge Menschen, die verzweifeln an der Situation ihres Landes, subjektiv, ja, und sagen, wir wollen jetzt aber nicht verzweifeln, wir machen was, um irgendwas zu verändern. Nehmen jetzt 72 Leute als Geiseln. Und dann würde ich sagen, das selber ist eine Aktion der Verzweiflung. Also das ist selber sehr verzweifelt. Damit lässt sich wahrscheinlich nicht wirklich was ändern. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Also die sind zwar aktiv geworden, weil sie jetzt als Personen für sich privat nicht verzweifeln wollten, aber haben diese Art von Verzweiflung einfach nur auf eine andere Ebene transportiert. Und werden vielleicht jetzt irgendwann dahin kommen, noch Geißeln zu erschießen oder weiß ich was. Oder wird gestürmt und es gibt da irgendwie da ein Massaker oder irgendwie so. Aber sagen wir jetzt, die Grundbedingungen der Leute, die in Peru leben, werden sie ja wahrscheinlich kaum ändern. Naja, höchstens für sich selber, dass sie sagen, gut, ich setze ein Symbol oder sowas damit. Ne? Ja. Gut, doch aus einer Verzweiflung heraus, doch, das stimmt, das kann man schon so sagen noch. Okay, dann danke ich dir erstmal für deinen Anruf. Gut, okay. Dann sind wir jetzt ganz zum Schluss nochmal richtig rumgeschleudert und dann macht es jetzt wahrscheinlich so Sinn. Ja, jetzt können wir Che Guevara. Che Guevara-Song zu spielen, ja? Okay, vielen Dank für deinen Anruf. Jo, gut. Tschüss. Dieses großartige Hasta Siempre von eigentlich Carlos Puebla. Hier in der, ja, so im Wir-Musik-Business sagen, ist eine Coverversion von Soledad Bravo. Ein toller Song. Aprendimos a quererte. Tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Y fuerte desde la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Che Guevara. So, was bleibt mir jetzt noch übrig? Vielleicht noch auf die Platte hinzuweisen. Elche, wie will heißt die und ist zu kriegen im 99 Records. Vertrieb, die Sendung ist zu Ende. Nächsten Dienstag gibt's wieder einen Sprechfunk. Tut mir leid, dass viele hier nicht zu Wort gekommen sind. Und noch immer hängen junge Menschen in der Leitung, kann man nichts machen. Die Sendung ist zu Ende. Jetzt gibt's gleich einen Night Flight mit MC Lücke. Viel Spaß damit. Tschüss. Ihr Weg gehüllt in Schmerz.